fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra. Und herzlich willkommen zu Vierecken 211er, Ausgabe 89, wenn ich mich nicht irre. Heute in trauter Zweisamkeit. Ricky und ich machen heute das Fußballtandem, möchte ich es fast nennen. Wir sprechen heute über die Partie Deutschland gegen die USA. Oder, ich weiß nicht, Ricky, war es denn wirklich ein Fußballspiel oder war es eher dann doch das Abkommen zwischen Deutschland und den USA? Hallo, liebe Fußballfreunde. Der Nicht-Angriffspakt, wie Yogi es genannt hat. Wenn eine Mannschaft weiß, wie man Euphorie killen kann, dann ist es die Deutsche. Ja. Aber nichtsdestotrotz, drei Punkte und ja. Einstecken, oder? Ja. Mund abwischen und weiter, oder? Das habe ich mir eigentlich schon beim letzten Spiel gedacht. Nee, so einfach ist es dann doch auch nicht, finde ich. Also. Jetzt hier in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich schon enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich muss man mit einberechnen, dass Deutschland so gut wie weiter war. Im Endeffekt musste ganz schön viel schief laufen, damit Deutschland hier noch rausfliegt. Aber was mich bei diesem Spiel erschreckt hat, war, wie schwach eigentlich unser Angriffsspiel ist. Weil bis zum 16er hat ja alles gut funktioniert. Und dann lag es nicht daran, dass die Amerikaner so wahnsinnig gut verteidigt haben, sondern dass wir nie, aber wirklich nie den letzten Pass gespielt haben, weil wir es nicht konnten, weil wir zu schlecht sind. Und keine Flanken, keine Abschlüsse aus der Entfernung. Was passen du eigentlich dafür komische Verrenkungen mit deinen Stimmbändern? Bleib doch mal ganz ruhig. Also wieder so ein Epilepsieanfall jetzt hier gerade. Ja, bleib doch mal ganz ruhig, machst du weiter. Ja, ist ja fürchterlich. Also auf jeden Fall hätte ich mir da deutlich mehr erhofft von der deutschen Nationalmannschaft, die sich hier aufgemacht hat, den WM-Titel nach Deutschland zu holen. Also ja. Das war mir unterm Strich zu wenig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vor der Partie noch nicht so richtig gehypt. Dann haben wir, was war das, zwei Stunden vorher miteinander gequatscht. Dann hast du mich ein bisschen heiß gemacht auf das Spiel und hast mich auch ein bisschen heiß gemacht auf die Partien, die darauf noch folgen könnten. Ja, aber dann war der Anpfiff und ich war immer noch ein bisschen gehypt. Es war auch irgendwie ein schöner Beginn von den Deutschen. Mich hat es ein bisschen gestört, dass es so geregnet hat, weil das passt irgendwie nicht so ganz zu meinem WM in Brasilien-Flair. Aber dann war es auch ganz schnell so, dass ich mir denke, okay, ja, vielleicht quälen wir uns hier zu einem niedrigen Sieg, aber mit dieser Performance ist in diesem Turnier gegen fast keine andere Mannschaft, die da noch im Achtelfinale auf uns wartet, irgendwie im Blumentopf zu holen. Wenn wir natürlich gegen die Russen spielen sollten in der nächsten Runde, ich möchte ja fast sagen, das ist spielerisch Not gegen Elend, aber das sollte man natürlich schon schaffen. Dann im Viertelfinale, du bist ja hier der WM-Beauftragte, wer könnte dann im Viertelfinale auf uns warten? Ja, am wahrscheinlichsten sind wahrscheinlich die Franzosen. Schöner Satzbau auch an dieser Stelle. Am wahrscheinlichsten sind wahrscheinlich die Franzosen. Aber auch Nigeria könnte im Viertelfinale auf die deutsche Nationalmannschaft warten. Ja. Beides Mannschaften, die mit Sicherheit als Überraschung im Viertelfinale gelten würden. Ja, also gegen die Franzosen. Ich muss dir kurz dazwischen grätschen, ja, denn klar. Ich lasse die Kritik jetzt nicht. Also die Kritik, dass das Not gegen Elend wäre gegen Russland, die lasse ich nicht gelten, weil... Es war ja schon überspitzt, gebe ich ja ganz ehrlich. Ja, das weiß ich. Du bist ja auch jemand, der immer wieder gerne pluralisieren will und aber auch pluralisieren und plusaralisieren. Ich sehe es wirklich so, dass Deutschland hier das Problem hatte, ja, einfach so eine hundertprozentige Leistung abzurufen, weil es ist natürlich schon so, dass man das im Hinterkopf irgendwie hat, ja, wenn wir hier jetzt nicht gerade ganz hoch verlieren und einer der anderen beiden Mannschaften, keine Ahnung, das Spiel ihres Lebens abliefert, dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Ich glaube, dass das schon eine Rolle mitgespielt hat in diesem Spiel. Und dazu kommt, dass die Amerikaner aber auch wirklich überhaupt nichts mehr gezeigt haben. Und da geht eine Rechnung von mir auf, die ich ganz zu Beginn dieses WM-Turniers mal aufgestellt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Amis einfach im letzten Spiel der Gruppenphase keine Power mehr haben. Und ganz so wirkte das auf mich auch. Ja, ich habe über 90 Minuten keine Partie der Amerikaner gesehen, muss ich gestehen. Das war jetzt mein erstes Spiel. Wobei, das muss ich auch nochmal kurz peinlicherweise kurz hervorklamüsern. Ich habe das erste Tor nicht gesehen. Also beziehungsweise das einzige Tor dieser Partie. Weil ich habe in der Halbzeitpause habe ich eine unfassbar großartige Sendung auf dem bisher von mir unbekannten Sender SR entdeckt. Und zwar war das Trödel, wie hieß denn die noch? Flohmarkt TV oder so. Und das war so bizarr und unfassbar absurd. Da habe ich das erste Tor, muss ich gestehen, verpasst. Habe es dann natürlich aber in den Replays nochmal gesehen. Habe dann umgeschaltet, weil die Nachbarn gegrölt haben wie sonst was. Aber das sagt auch schon so ein bisschen, dass ich dann auch in den letzten 10, 15 Minuten der ersten Halbzeit komplett abgeschaltet habe. Geistig, weil das Spiel mich so angeödet hat. Du hast ja dann auch diesen leicht provokanten Tweet rausgeschickt, dass der Fight Brandon Schaub gegen Arlovski, wie heißt er mit Vornamen? André. Brutus Arlovski. noch langweiliger war. Aber ja, diese WM hat so viele großartige Spiele hervorgetan und jetzt wirklich... Das war keins davon. Der Pinnacle dieser Gruppe, Deutschland, USA, wo man sich denkt, da müsste eigentlich nochmal einer rausgerotzt werden. Das war wirklich eine Katastrophe. Aber dass die Amerikaner irgendwie körperlich zu knapsen hatten, das weiß ich gar nicht. Hatte ich zu Beginn auch gar nicht das Gefühl. Ich weiß nicht, das Wetter war ja auch völlig okay. Ich meine, konnte ja nicht so heiß gewesen sein. Doch, es war sehr, sehr warm und hatte auch natürlich eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Also es war nicht ganz ohne, aber man muss vielleicht dazu sagen, also wenn die Amis hier noch mehr Gas geben hätten können, glaube ich, hätten sie das getan, weil ganz ehrlich, für die stand mehr auf dem Spiel. Gerade als dann das 1:1 gefallen ist im Spiel Portugal gegen Ghana. Da kam ja auch nichts. Also die haben sich ja wirklich da lang hingeschleppt und richtig gefährlich wurde es nur dann, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und das sagt natürlich auch schon wieder einiges aus. Und so würde ich auch mal sagen, die ganze Gruppenphase der deutschen Mannschaft sagt eigentlich viel über diese Mannschaft aus irgendwie. Also man sieht, dass Deutschland, wenn sie wollen, wahrscheinlich jeden an die Wand spielen kann oder sagen wir mal mit jedem mithalten kann. So, darauf würde ich es mal eindampfen. Kampfgeist hat die Mannschaft definitiv, aber sie halt doch mal die Fresse da mit deiner blöden Scheißtröte da. Mein Gott, die ganze Zeit geht er schon wieder mit dem Irren da draußen. Echt, ich schmeiß den kleinen Ziegelstein auf den Kopf. Wirklich. Sei das ist nur einer, der da immer... Immer derselbe Vollidiot. Jeden Tag steht er da mit deiner Scheißtröte, du. Ich scheiß dir gleich ins Rohr, Mann. Ey, wirklich. Das ist ja, schmeiß den Hamster in die Tröte. Ja, und jetzt gegen die USA hat man halt auch gesehen, dass sie geduldig spielen können, aber ich glaube, das fällt dir halt auch leichter, wenn du weißt, du bist so gut wie weiter. Also, ja, wo soll man diese deutsche Mannschaft einkategorisieren, wenn man alle Mannschaften jetzt mal gesehen hat? Ja, mit Sicherheit kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass Deutschland hier zum Titel durchmarschiert, aber sie sind schon, das ist schon eine gute Mannschaft, kann man, glaube ich, jetzt nicht abstreiten und interessant wird's im Endeffekt ab jetzt. Als ich die Partie geguckt habe, dann ist bei mir so ein bisschen, da habe ich das Spiel nur noch peripher verfolgt und ich habe mir einfach gedacht, diese Mannschaft, die hat so viele in meinen Augen selbst kreierte Baustellen, dass mit Özil auf der rechten Seite, das gefällt mir ja überhaupt nicht, obwohl der ja in der ersten Halbzeit wirklich ein paar gute Ansätze hatte. Ja, lass ich mich bilden. Der Höwe des hinten links, der ging mir tierisch auf den Sack, das muss ich nochmal sagen. Das geht gar nicht mehr, meiner Meinung nach. Dem sind die Bälle da teilweise in der Offensive, also in der Offensivbewegung versprungen. Lass uns doch mal kurz darauf eingehen. Also das mit dem Özil von rechts. Ja. Özil, wen würdest du denn anstelle von Özil einstellen? Und was machst du mit Özil? Raus. Ist egal, ob der von mir aus kann der 900 Milliarden Euro Marktwert haben. Das ist mir so bums egal. Ich glaube auch nicht, dass Jogi Löw den aufgrund seines Marktwertes aufstellt, muss man dazu sagen. Der stellt den aber bestimmt aufgrund seiner Reputation der gegnerischen Mannschaft auf. Ja, ich glaube schon. Da kommt so ein Özil. Ja, wen würdest du denn dafür aufstellen? Ja, Schürrle ist wahrscheinlich. Ja, du siehst ja, welchen Stellenwert der in dieser Mannschaft hat. Ja, das ist mir ja erstmal egal. Naja, müssen wir ja schon so ein bisschen mit einbeziehen. Also wir können ja jetzt hier nicht Fantasy-Aufstellungen machen, weil... Das ist ja keine Fantasy-Aufstellung. Naja, für einen Bundestrainer scheint es ja aktuell eher ja auf links mit Götze und Podolski irgendwie und Müller vielleicht auch noch als Option und Klose dann vorne drin irgendwie weiter zu gehen. Und Özil scheint ja rechts relativ sicher gesetzt zu sein. Ich meine, ich verstehe schon den Bundestrainer, dass er sagt, er lässt Özil im Spiel und er lässt ihn auch auf rechts. Ich verstehe das einerseits. Andererseits ist es halt so, dass man ja irgendwie jetzt mal, ich meine, jetzt sage ich das wieder, aber dass das mal irgendwann jetzt dieser scheiß Knoten platzen muss. Ja, das erleben wir nicht mehr. Ja, das ist halt die Frage. Ja. Also, das mit Özil lasse ich mir wirklich noch am ehesten gefallen. Und auch das, ich finde auch Hövedes, da ist mir die Kritik zu harsch. Der hat letzte Partie gegen Ghana eine gute Partie gemacht. Das war einer der besten Abwehrspieler in der letzten Partie. Und heute war auch kein Totalausfall. Ja, aber musst du auch mal davon ausgehen, dass du, natürlich war jetzt nicht, im Prinzip konnten wir nur verlieren in der Partie. Also ein Unentschieden oder, ja, ein Unentschieden hätte ja locker gereicht. Aber da bringe ich einen Durm, der belebt das Spiel in die Offensive. Der ist ja auch defensiv keine Pfeife. Also ich verstehe das alles wirklich nicht. Ja, das sagst ja, nicht. Du sagst ja, du sprichst ja von dem Typen schon seit Ewigkeiten jetzt hier bei der WM gefühlt. Ja. Ja, aber es muss ja, also es gibt ja auch für mich jetzt keinen Grund, da was zu ändern. Also über links waren wir bis jetzt, korrigier mich, aber noch am stabilsten. Die rechte Seite hat mir mehr Sorgen gemacht. Paradoxerweise, als der Götze aber da noch gespielt hat. Ja, aber heute doch auch. Da ist doch nichts passiert. Der Podolski, der hat gar nicht mitgespielt. Ist richtig, aber wie gesagt, es ist ja nicht viel passiert über diese linke Seite. Also defensiv. Ja, aber anfällig waren wir ja über rechts und dann und wann auch mal in der Mitte. Aber die linke Seite, finde ich, die steht noch am stabilsten. Also ganz ehrlich, da sehe ich überhaupt kein Problem jetzt gerade. Also natürlich würde ich mir da auch einen stärkeren Linksverteidiger wünschen, aber von den ganzen Verteidigern oder von diesen Parts in der Viererabwehrkette ist die linke Seite für mich jetzt nicht das Hauptproblem für die nächsten Spiele. Aber wie erklärst du dir das, dass da endlich ein Lukas Podolski, der ja, als er reingekommen ist, immer wirklich sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, von Anfang an spielt und sich komplett im System ergibt? Also er spielt ja genau die Rotze wie alle anderen auch. Wie erklärst du dir sowas, dass man da nicht mal herausbricht aus dieser kollektiven Lethargie? Das ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dir enorm viel vornimmst, wenn du da die Möglichkeit hast, jetzt zu spielen. Aber du bist natürlich auf der Position darauf angewiesen, dass du überhaupt ins Spiel mit einbezogen wirst. Ja, also wenn sie dich nicht mit einbinden und die Zuspiele nicht kommen, dann kannst du über links natürlich auch kein Tempo aufnehmen und dementsprechend dann Aktion zeigen. Und andererseits unter Umständen fehlt ihm dann auch so ein Stück weit das Selbstvertrauen, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel hineininterpretiere, aber Podolski hatte ja jetzt auch keine besonders gute Rückrunde bei Arsenal. Die Hinrunde lief ja sehr gut für ihn. Warte mal, war das in dieser Saison überhaupt? Also er war ja lange verletzt. Er war lange verletzt zum Ende der Hinrunde. Auch lange in die Rückrunde war er rein verletzt. Als er dann wiederkam, hat er ausgesprochen gut gespielt. Aber wann war denn das, wo er so stark war? Also er hatte mal so eine ganz starke Phase. Das war zum Ende der letzten Saison. Da war er ja so bärenstark. Ja, gut. Ist auf jeden Fall schon länger, ja. Ja, vielleicht. Ja, ich fand am Ende jetzt, wo er dann wieder fit wurde und gespielt hat, da war der auch gut diese Saison. Ja, aber ich meine, schwierig jetzt in so einem Spiel gleich alles in Frage zu stellen, was Podolski, was ist denn dabei ja los, Junge? Was Podolski da in den letzten Monaten sich dann wieder erspielt hat. Aber prinzipiell sehe ich es jetzt auch so, dass das Projekt Podolski von Anfang an erstmal gescheitert ist und ja, kann sich wieder auf die Bank setzen letzten Endes. Also das ist jedenfalls meine Meinung zur gezeigten Leistung. Ja, schade drum. Ich hätte mich eigentlich schon gefreut, dass Schweinsteiger und Podolski von Anfang an spielen, weil ich mir denke, okay, er ändert was. Er will irgendwie das Spiel ein bisschen beleben. Und dann, Schweinsteiger hat für mich eine gute Partie gemacht. Man hat gemerkt, dass der aus der Zentrale her einfach ein finessenreicherer Spieler ist als Sami Khedira. Ja, und der hat auch ein bisschen mehr Kampfgeist so irgendwie gezeigt, fand ich. So, er ist halt so ein Leader, ne? Ja, also das hat mir auch besser gefallen als mit Khedira. Spielerisch und kämpferisch ist natürlich Khedira auch eine Bombe, aber der ist einfach nicht bei 100%. Das hört sich ja immer so nach Schema F an, der ist nicht bei 100%, aber es scheint wirklich so. Schweinsteiger ist halt so ein ruhiger Typ, der, ich vergleiche den gerne mit Zvonimir Soldo, der einfach bärenstark ist, was Zweikämpfe angeht und so weiter, der sofort auffällt, wenn er nicht spielt, aber eben überhaupt nicht auffällt, wenn er spielt. Alles unter der Prämisse, dass er gesund ist. Also wir müssen da mit Sicherheit auch noch ein paar Abstriche machen, nach so einer schwerwiegenden Verletzung gleich so ein Turnier spielen zu müssen. Das ist bestimmt nicht ohne. Er hat dann 3 Spiele bei Real gemacht, darunter ein Champions-League-Finale. Das ist schon... Wo er verkackt hat. Ja, muss man so sagen. Aber ich glaube, die Spielpraxis war da fast für uns Deutschland-Fans wichtiger als das Ergebnis dieses Spiels. Aber ja, mir hat das sehr gut gefallen, was Schweinsteiger macht. Du wirkst auch, oder ich finde, ich konnte gleich ein bisschen gelassener gucken. Ich will nicht sagen, dass Khedira ein Unsicherheitsfaktor ist oder so. Überhaupt nicht. Aktuell ist aber Schweinsteiger einfach einen Schritt vor. Ich fühle mich sicherer mit ihm auf dem Platz. Ich denke mir, der kann einfach macht ja immer diese Halbfeld-Chip-Flanken, ne, so schlänzt die ja auch oft so aus dem Halbfeld raus. Und das macht er ausgesprochen gut, kam mit Sicherheit nicht jeder Ball an. Dazu will ich, oder erzähl erstmal fertig. Da kam mit Sicherheit nicht jeder Ball an, aber er versucht ja wenigstens mal, dieses Schema F-Offensivspiel ein bisschen aufzuwerten, ein bisschen facettenreicher zu machen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da ist der mir schon lieber als Khedira. Was wollten Sie sagen? Mit diesen gechippten Bällen. Also ist ja nicht so richtig gechippt. Ich weiß aber, was du meinst. Das macht Boateng. Geschlänzt. Ja, das macht Boateng auch ganz häufig. Und das verstehe ich in manchen Situationen überhaupt nicht. Also gerade wenn Boateng da so vom 16er außen den Ball so reinchippt. Also wäre es dann nicht sinnvoller, einfach mal eine schöne, scharfe Flanke reinzusemmeln, wo dann irgendeiner die Birne hinhalten kann oder ein Gegenspieler vielleicht einen Fuß hinhalten muss, so dass es immerhin mal einen Eckball gibt. Aber diese blöden, geschippten Bälle, also da kann sich doch wirklich jede halbwegs geschulte Abwehr drauf einstellen. Macht da mit Sicherheit eine Flanke mehr Sinn, aber wenn du da aus der Mitte einen schönen Lupfer oder Heber spielst, der das Spiel ein bisschen in die Breite bringt, das finde ich schon sinnvoll von Schweinsteigers Position aus. Ja. Muss ich sagen. Ja, also zum Thema Khedira oder Schweinsteiger, ja, aktuell sieht's wohl so aus, als ob Schweinsteiger da die Nase vorn hat. Ich bin weiterhin der Meinung, am liebsten, oder was heißt der Meinung, ich würde gerne mit Khedira und Schweinsteiger im Mittelfeld spielen und diesen Namen auf rechts stellen. Also das ist immer noch die Aufstellung, die ich am meisten bevorzuge. Da rennst du doch aber, glaube ich, nicht nur bei uns allen Hörern eine offene Tür ein, sondern bei allen deutschen Fußballfans offene Tür ein. Ich sag's mal wieder gern. Und der Löwmann da, der betont ja ständig, dass alle fit sind. Ja. Bedeutet letzten Endes, dass er sich damit selber, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass man sich selber Probleme macht und auf der Position macht er sich dadurch vielleicht selber Probleme, indem er eigentlich 3 starke Spieler aufstellen könnte, aber nur 2 aufstellt. So sieht's nämlich aus, er beraubt sich eines Weltklasse-Spielers. Wenn alle fit sind, wenn das stimmt. Dann. Ja. Wenn es nicht stimmt und er sagt es nur, damit nicht irgendwie der Gegner davon Profit schlagen kann, dann ist es wieder anders. Aber Kai Dittmann hatte da einen schönen Gedankengang bei Sky Sport News vor einigen Tagen. Da hat er gesagt, wenn er Bundestrainer ist, was er, wie er sagte, zum Glück nicht ist, weil er dazu halt seiner Meinung nach zu wenig Ahnung vom Fußball hat, so, ne? Er löst das ja mal relativ charmant, diese Aussagen, ne? Kai Dittmann, ich mag ihn ja sehr. Du, glaube ich, nicht mehr so, ne? Ich kenne den nicht mehr. Ich habe ja keinen Sky. Ich kenne den nicht mehr. Habe ich auch gelöscht im Telefonbuch jetzt. Der hat mal gesagt, er wiegt immer ab. Wie groß ist der Abstand zum darauffolgenden Spieler? Du hast Philipp Lahm auf der rechten Seite und dann musst du gucken, welcher Spieler ist dahinter. Das wäre dann eigentlich Kevin Großkreuz oder jetzt in dem Fall Jerome Boateng. Und da hast du einen relativ großen Abstand. Weißt du, was ich meine? Skilltechnisch. Ja. Wenn du Philipp Lahm auf die 6 stellst, guckst du, wer würde denn da rausfliegen? Das ist entweder Schweinsteiger oder Khedira, je nachdem. Und da guckst du, wie groß der Abstand leistungstechnisch ist. Und der ist meiner Meinung nach relativ klein, wenn er überhaupt da ist. Also ich finde diesen Gedankengang gar nicht schlecht, dass du einfach guckst, ja, du beraubst dir da schon einen gewissen Prozentskill. Einerseits, wenn du so von Position zu Position denkst, ja, aber ich denke, das muss man schon ein bisschen größer dann noch sehen. Also da hängt ja mehr davon ab, als nur die Position ausfüllen, sondern auf dieser defensiven Position bist du ja letzten Endes auch dafür verantwortlich, so ein bisschen die Spielgeschwindigkeit deiner Mannschaft so zu forcieren oder eben dann wieder ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Gleichzeitig sollst du damit Sicherheit ausstrahlen. Und was man natürlich immer wieder dazu sagen muss. Fehlt dir denn Bender? Nur mal kurz. Ja, habe ich ja, glaube ich, in der letzten Gruppenphasenausgabe da gesagt, wo wir mal die Gruppen durchgegangen sind. Den Bender hätte ich auch gerne auf rechts gesehen, aber natürlich halt in Bestform, logisch. Ja, ja. Aber was noch dazu kommt, was ich noch sagen wollte, ist, dass die dass einfach diese Komponente, dass irgendeiner nicht bei 100% ist, dass die für mich irgendwie am wahrscheinlichsten ist, dass die, dass Khedira und Schweinsteiger einfach noch nicht so weit sind. Und dass er sagt, nee, ich kann nicht mit zwei angeschlagenen Leuten beginnen, ich muss den Lahm in der Mitte lassen und wechsle halt dann Khedira und Schweinsteiger immer. Also ich kann es mir nur so vorstellen. Ich meine, das Problem wird ihm ja auch auffallen. Also dafür ist er ja Bundestrainer und auch schon lang genug auf diesem Posten, dass er sowas bemerken sollte. Ich habe ja vorhin die These aufgestellt, dass er einfach zu stur ist, da jetzt den Lahm wieder auf rechts zu bringen. Oder ein Eingeständnis darin, dass es einfach die bessere Lösung ist, Lahm auf rechts und mit der Doppel-6 Schweinsteiger Khedira. Okay, wenn du sagst, beide könnten nicht über 90 Minuten gehen, dann... Deswegen ist es müßig, darüber zu diskutieren, solange man das nicht hundertprozentig weiß. Und dann hast du leider, wenn du wirklich mit Lahm auf der rechten Seite spielst und dann mit, sagen wir mal, Schweinsteiger und Khedira auf der linken Doppel-6 und dann plus X auf der 6 daneben, das müsste ja dann Toni Kroos sein. Du hast ja sonst keinen Sechser. Oder irre ich mich da? Ja, ich bin jetzt gerade nicht ganz mitgekommen. Also im Endeffekt geht es ja nur um die Position der Schweinsteiger, also und Khedira die Position in der Mitte ausfüllen und der Lahm. Was ich meinte ist, dass wenn du Lahm mitten rechts stellst, du ja Schweinsteiger und Khedira auf derselben Position in einer Partie bringen müsstest, weil ja beide nicht 90 Minuten durchspielen könnten. Das meine ich. Ja, wenn sie angeschlagen sind. Und dann hast du ja halt keinen zweiten Sechser. Du hast ja nur noch diesen Kramer, aber das kannst du nicht machen. Da kannst du gleich direkt sagen, leck mich am Arsch. Ja, es ist, wie gesagt, das ist schwierig, sich da rein. Also klar, wenn alle fit sind, würde ich das so machen. Rechts Lahm, was wir eben gerade besprochen haben. Ja. Aber sobald es da irgendwelche Zweifel gibt, ist es vielleicht wirklich so die bessere Variante. Also da vertraue ich. Was hältst du denn von Kroos auf der 6 und dann Özil in die Zentrale? Ich finde den Özil eigentlich da auf rechts, da stört er mich nicht. Okay. Ja, nee, es ist wirklich so. Also ich finde, dass wenn er aus der Mitte rauskommt, da vertändelt er auch viel und sorgt dafür, dass es immer wieder Löcher durch die Mitte gibt. Also ja, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass er dann defensiv zu schwach ist oder sich da nicht mit oder richtig mit reinwirft in diese Zweikämpfe. Und da rechts lassen doch herumgurken. Mein Gott, ab und zu gelingt ihm mal was und weiß der Kuckuck. Also ich weiß nicht, da stört er mich halt irgendwie nicht. Also ich kann es so sagen. Ich finde die Aufstellung so, wie sie aktuell ist, prinzipiell immer gut. Der Niklas schreibt gerade im Chat auch Kramer. Ja, aber das kannst du nicht machen. Spielt der eigentlich bei welcher Mannschaft? Kennt den nicht. Ich weiß nicht, ob das der ist, der bei Pochos Mannschaft spielt oder ob das einer von Nürnberg ist. Ich glaube, der spielt bei Gladbach. Ja. Naja, es ist im Endeffekt auch schon die Antwort. Ja, also der, auf so eine Position kannst du halt nicht so eine Pfeife da hinstellen. Also das war überhaupt nicht despektierlich, aber... Das soll es sein. Man kann ruhig mal ihr ganz klar sagen, dass das halt einfach... Das sind halt Spieler, die sind dabei, damit der Kader voll besetzt ist. Das sind keine Spieler, die bei einer WM plötzlich dann mal hier ihren großen Durchbruch feiern. Der wird nie eine große Nummer werden, sage ich dir jetzt schon. Ja, die Zeiten sind vorbei, wo irgend so eine Pfeife aus Gladbach da aufs Spielfeld kommt und seine WM des Lebens spielt. Guck mal die ganzen Superstars jetzt an, die sich bei dieser WM herauskristallisieren. Das sind alles Spieler, die schon bei großen Vereinen unter Vertrag sind. Ich glaube einfach, dass das heutzutage, dass das Scouting so gut ist, dass diese ganzen jungen Talente relativ früh entdeckt werden. Gibt immer mal wieder Ausnahmen, aber das Gros wird relativ früh verpflichtet von großen Vereinen. Und wenn der Kramer da wirklich in Gladbach spielt... Oder wir es noch nicht mal wissen, das sagt eigentlich. Also der Niklas hat gerade auch nochmal im Chat geschrieben, dass er ihn auch nicht aufstellen würde, so verstehe ich es zumindest. Aber er spielt auch noch auf dieser Position. Aber da merkt man natürlich schon, dass, ja, da sollte es wirklich der Fall sein, dass Schweinsteiger und Khedira zeitgleich nicht 90 Minuten gehen könnten, wie es ja anscheinend wirklich so aussieht, dann musst du halt Lahm da spielen lassen, da beißt die Maus keinen Zäpfle ab. Ja, ist wie gesagt jetzt auch bislang Gott sei Dank gut gegangen. Ja, also selbst in diesem Katastrophenspiel von Lahm gegen Ghana haben wir noch einen Punkt geholt. Sagen wir mal Katastrophenspiel für Lahms Verhältnisse. Ja, natürlich, natürlich. Und mit 7 Punkten kann man aber auch leben, glaube ich, in der Gruppe. Die aus meiner Sicht beiden stärksten Mannschaften hat man geschlagen. Gegen Ghana hat man den Ausreißer drin gehabt, ja. Ich kann insgesamt damit leben und gehe jetzt einfach davon aus, dass Deutschland sich jetzt peu à peu steigern wird und muss natürlich. Muss vor allen Dingen, ja, selbstverständlich. Ja, ich meine, das ist halt immer so eine Betrachtungsweise. Ich meine, wenn man sich jetzt die komplette Gruppenphase der Deutschen anschaut, dann haben die jetzt gar nicht im letzten Spiel so unclever gespielt. Die haben viele Kräfte gegen Ghana gelassen und man kann sagen, die haben sie sich heute wieder rein gespart durch diese Leistung. Und haben dennoch einen Punkt geholt und haben 3 Punkte geholt und haben das cleverer gemacht als gegen Ghana, weil sie eben da diesen Schlagabtausch aus dem Weg gehen wollten, hat er ja gesagt, immer wieder Jogi Löw, und es hat dann nicht so richtig geklappt und sie fanden danach nicht mehr so richtig ins Spiel. Und jetzt gegen die USA haben sie eigentlich das Spiel über 90 Minuten dominiert, muss ich eigentlich sagen, ja. Ja. Sie sagen es. Wollen wir jetzt mal die Noten durchgehen? Ja, bist du auch so, also heute tue ich mich ein bisschen schwerer mit meinen Noten. Ich tue mich mit den Noten schwer, grundsätzlich, aber ich lese ja die Noten von Bild vor. Deswegen bin ich da ja ein bisschen aus der Verantwortung raus. Aber um nochmal kurz zu sagen zu der Partie, richtig Mut, den Mut, den ich noch nach dem Portugal-Spiel geschöpft habe, der ist so richtig nicht mehr bei mir aufgekeimt. Wenn wir jetzt gegen Russland spielen, du sagst ja immer, das ist wirklich ein richtig unangenehmer Gegner. Nee. Ich sag, dass Russland der perfekte Achtelfinalgegner ist, weil diese Mannschaft schlägst du in der Regel, aber du brauchst schon ein paar Skills, um Russland zu schlagen, und das ist jetzt halt auch nicht gleich so ein Mega-Hammer, es ist aber auch nicht so ein Freifahrtschein. Ich finde, es ist ein schöner Achtelfinalgegner. Und Russland ist ein unangenehmer Gegner, aber den musst du halt schlagen. Also das ist jetzt, die Mannschaft ist völlig überaltet, also da muss man sich jetzt nicht vor in die Hosen kacken. Und sollte Algerien unser Gegner werden, also brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist auch eine Mannschaft, die du schlagen musst. Also es ist mit Sicherheit auch kein Gegner, den du mit 8-0 nach Hause schickst oder so. Die Zeiten sind vorbei, aber ja. Du musst den Gegner schlagen. Das ist bislang, Ausnahme Portugal, und da lief es für uns sehr, sehr gut, haben wir noch keinen Top-Contender vor die Nase gesetzt bekommen. Und das wird im Achtelfinale auch nicht der Fall sein. Frühestens im Viertelfinale. Außer Nigeria besiegt Frankreich. Ja, aber ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, gestern von den Franzosen. Ich glaube da ja, Ricky, du musst ja sagen, ich bin ja auch so eine kleine Hype-Bitch, ne? Sobald irgendwie ein Spieler beim FC Bayern latent ins Gespräch kommt, da bin ich ja auch mal extremst gehypt, ne? Denn das mag ich beim Fußball ganz gerne, deswegen machen wir auch wieder die Transfer-News, diesmal auch mit dir, ne, Ricky? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja die heißesten Transfers immer. Du hast die heißesten Transfer-News, und vor allen Dingen haben wir schon einen Counter programmiert. Two Knallers Left heißt der Counter für deinen VfB. Ja, das wird also toll. Also immer wenn es einen Knaller für den VfB gibt, dann kriegst du eine Sondersendung. Ja, und kann ganz kurz mal, weil wir werden bestimmt viele VfB-Fans hier unter den Hörern haben, verkündet natürlich, Rani Khedira verlässt den VfB, geht nach Leipzig. Ja. Und was noch viel schlimmer ist, der VfB hat seinen Trainer entlassen. Thomas Schneider ist nun endgültig nicht mehr beim VfB. Ja. Zwei Rani Personalien, Khedira, die interessant sind. Rani Khedira hat mich mal ein bisschen überrascht. Ich will nicht sagen, dass das der Dreh- und Angelpunkt da in der Zentrale bei euch war, aber ich war ein bisschen überrascht. Ja, wir haben ja jetzt unser großes Talent aus Kolumbien. Ja, 96 hat heute seine ersten 5 Neuverpflichtungen in einer spektakulären Pressekonferenz vorgestellt. Clever, das während der WM zu machen. Absolut clever. Ich habe das bei YouTube gesehen oder irgendwie sowas. So eine Zusammenfassung von der Pressekonferenz, und ja. Also ich kenne das eigentlich, wenn da irgendwie so Mario Götze vorgestellt wird oder so ein Thiago Alcantara, ist schon ein bisschen anders. Dann hast du da halt so 2 von Hoffenheim hocken und dann noch so ein José Lu, der auch nicht großartig jetzt der Entertainer vor dem Herrn ist, hat mich ein bisschen geschämt. Ich glaube, Dufner hat sich auch ein bisschen geschämt für die Veranstaltung. Aber ja, ich bin gespannt, was da mit 96 in der kommenden Saison so abgeht, denn Ricky, du hast ja unsere neuen Trikots gesehen, ne? Heinz von Heiden. Ich gesagt nicht, aber. Heinz von Heiden Konzepthäuser ist jetzt Trikotsponsor. Herzlichen Glückwunsch. Danke, ich danke Ihnen. Und nochmal zu Frankreich. Da habe ich ja gestern ein bisschen reingeschaltet und ich war so ein bisschen enttäuscht. Immer wenn ein Spieler mit meinem Club in Verbindung gebracht wird, dann will ich natürlich auch, dass der eine Bomben-WM spielt. Oder eigentlich möchte ich, dass der keine Bomben-WM spielt, denn umso teurer wird er ja. Antoine Griezmann wird ja aktuell mit dem FC Bayern München und mit Real Madrid ein bisschen in Verbindung gebracht. Ja, also bei der WM, tut mir wirklich leid, habe ich nicht einmal verstanden, was an dem so besonders sein soll. Ja, muss ich leider auch sagen. Er ist ein gut, wirklich, das muss man dazu sagen, er ist ein guter Spieler, aber das, was ich jetzt in diesen drei Spielen von ihm gesehen habe, er wurde ja meistens dann auch nur eingewechselt. Ich glaube, einmal hat er von Anfang an gespielt. Ja, jetzt gestern. War das gestern, okay. Ja, da war das halt okay, aber solche Spieler haben wir auch theoretisch in Deutschland. Also, ja. Talking about Timo Werner. Top-Gerücht aktuell beim FC Bayern München. Das ist wirklich ein Top-Gerücht. Ja. Ja. Timo Werner, oder wie der heißt, da von Leverkusen. Mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Der will ja nicht international spielen. Was? Der will auf keinen Fall international spielen, hat er gesagt. Hat der Timo Werner gesagt? Ja, will niemals international spielen. Deswegen ach, das ist der von euch? Natürlich. Nee, ich meine den von Leverkusen. Wie heißt der? Rudi Völler? Genau, der soll zum FC Bayern München. Lass uns mal zu unseren Noten kommen, Ricky. Du hast ja hoffentlich dir da die ein oder andere Gedankenstrang hast du in deinem Schädel aktiviert. Kommen wir natürlich zu Manu, der Manu Neuer, nicht Manu Thiele. Wobei, naja. Ähnlichkeit ist latent vorhanden. Absolut. Ich glaube aber, Manu Neuer hat sich noch nicht für ein Freiticket irgendwie die Haare abrasieren lassen vor der Allianz Arena. Zu seinen Schalker Zeiten könnte ich es mir sogar vorstellen. Ich hatte irgendeine schöne Statistik heute geretweetet. Kannst du dich noch an die erinnern? Nee, ich habe halt wenig Zeit auf Twitter verbracht. Seit 2012 gab es keine Partie mehr, wo kein Schuss aufs Tor mehr kam oder irgendwie sowas. Das ist ja spannend. Ja, merkst du schon, das muss man sich schon so ein bisschen, das sind so die Sachen, die man hier raussaugen muss aus der Partie. Bildnote 3. Ricky, was willst du da großartig sagen? Ja, er hat ja nicht viel zu tun gehabt. Zum Schluss hat er einmal versucht, den Ball zu halten, aber der ging dann doch schon vorher ins Aus. Ich habe eine 3,5 gegeben, aber nicht, weil er schlecht war, sondern... Weil es nichts zu tun gab. Ja. Ja, und damit ist eigentlich schon das Thema Neuer für mich beendet, weil... Eigentlich schon. Kann man so oder so sehen, oder? Ich meine... Die Rauslauferei, okay. Ey, das war doch gut, das eine Mal, oder? Das ist mir jetzt viel zu müßig, mir darüber Gedanken zu machen, weil das war so unbedeutend, alles, was da kam von den Amis. Ja. Wie fandest du die Situation, als Jermaine Jones und sein Offensivkollege mit den Schädeln aneinander gerummelt sind? Alter, da habe ich mir aber echt schon gedacht, das dröhnt. Ja, der Jermaine Jones sah sehr genervt aus von seinem Gegenspieler. Er sah extremst genervt aus. Ja. Ich meine, da gab es eine Situation, da ist der eine US-amerikanische Spieler, hat zwei, ich sag jetzt mal, ausgespielt von den Deutschen, beziehungsweise er ist da geschickt dann vorbeigelaufen und wollte dann kurz vorm 16er zum Abschluss kommen. Aber dann denkt sich natürlich so ein Jerome Boateng, nee, du hast die Arbeit gemacht, ich drück den jetzt mal rein und rennt auch einfach zu dem Spieler hin, der da noch den Ball am Fuß hat. Und bong, laufen beide gegeneinander, haben schön Schädelbrummen. Und ja, somit hatten wir eine Situation, die ich so noch gar nicht kannte, wenn zwei Spieler derselben Mannschaft K.O. am Boden liegen, müssen beide nicht raus, sondern es geht weiter, wenn beide wieder fit sind. Wusste ich nicht. Jerome Boateng, Bildnote 3, hatte wieder, wie du schon sagtest, die ein oder andere, wie nennt man denn diesen Ball, Flankenball aus dem Halbfeld? Willi Sagnol-Flanke. Willi Sagnol hat die Bälle nämlich scharf reingebracht. Der hat die nicht einfach nur so, bei Boateng fallen die ja vom Himmel einfach runter danach. Also, das ist ja im Endeffekt eine abgeschwächte Kerze, was der da macht. Also, das ist wirklich für mich keine, das kannst du mal machen, so als Überraschungseffekt, aber so sieht halt jede Boateng-Flanke aus. So ein Ball, der so reintropft. Und jede Abwehr stellt sich halt hin und wartet dann, trinkt noch ihr Kaffee schön aus und dann köpfen sie das Ding wieder raus. So, das ist einfach, also offensiv, finde ich es zu wenig. Defensiv kann ich es nicht bewerten, weil auch er relativ beschäftigungslos war. Ja. Ich, Ich kann ihm eine 3 geben, weil er wenigstens überhaupt mal vorne mit dabei war, ab und zu. Das hat ja in den ersten beiden Partien überhaupt nicht stattgefunden. Also, so richtig harmoniert das Rechtsflügel oder das rechte Seitenduo Özil Boateng nicht. Man könnte natürlich jetzt sagen, wie auch, haben sie ja noch nie vorher gemacht, aber man denkt dann sich natürlich aus den 2 Vollprofis, die über 2 Weltklasse-Clubs spielen, irgendwie sollte man das dann doch schon irgendwie hinbekommen, aber da, die harmonieren wirklich noch weniger miteinander als auf der linken Seite Hövedes. Immer nicht vergessen, dass so ein Özil einfach nach hinten überhaupt nichts macht. Das heißt, wenn Boateng sich nach vorne mit einschaltet, kann er den ganzen Weg auch wieder zurückrennen. Ja, richtig. Und richtig. Das ist natürlich im Hinterkopf bei jedem Spieler. Und ich glaube einfach, dass sich das dann auch so ein bisschen hemmt. Also wenn du da andere Außenverteidiger von südamerikanischen Mannschaften siehst, die rennen da halt wie so halbgestörte hoch und runter. Mhm. Das wird man von Boateng einfach nicht sehen. Damit muss man sich wahrscheinlich abfinden, wenn man diese Aufstellung so aufstellt. Er interpretiert den modernen Außenverteidiger definitiv konservativer. Ja, defensiv halt einfach. Er ist nicht, weil es halt auch nicht seine Stärke ist, nach vorne zu gehen und da sich großartig in Szene zu setzen. Es ist ja auch im Grunde genommen nicht sein Job in der Innenverteidigung, immer nach vorne zu gehen. Aber er ist halt auch zu Recht, denke ich mal, da auf der rechten Seite. Haben wir ja auch schon drüber geredet, wenn Lahm im Mittelfeld spielt, dann ist er da wahrscheinlich die erste Wahl auf rechts. Mhm. Und ich komme damit eigentlich klar. Ich meine, nach vorne, wenn du da so ein Özil hast, das sollte eigentlich für Offensiv-Power reichen. Aber natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel die Portugiesen dagegen siehst, auf ihrer linken Seite dann mit Contrao und Ronaldo, da könnte man natürlich jetzt auch sagen, der Contrao müsste sich nach hinten eigentlich viel mehr Sorgen machen. Müsste er sich wahrscheinlich auch. Mhm. Aber dennoch geht er immer mit nach vorne und zeigt gute Aktionen und spielt schön mit Ronaldo zusammen. Sieht natürlich besser aus, aber die sind halt auch raus. Die sind halt auch raus, ja, du sagst was Wahres. Aber bei Real Madrid ist es ja Contrao, Ronaldo oder Marcelo. Ronaldo. Marcelo verlässt übrigens auch Real Madrid. Ich verstehe nicht, wie man so großartige Spieler die ganze Zeit irgendwie abgeben kann. Ich verstehe es nicht. Ricky, kurze Frage an dich. Hast du mitbekommen, dass Zinedine Zidane neuer Trainer bei Real Madrid Castillo wird? Ja, das habe ich mitbekommen. Und dass er 2016 Carlo Ancelotti vielleicht beerben könnte. Vielleicht. Das sieht aber stark danach aus, oder? Ja, also da möchte ich jetzt ehrlich gesagt mich nicht festlegen, weil in diesem Trainer-Business ist das ja wirklich, also da kannst du dich ja im Endeffekt auf nichts mehr verlassen. So sieht es nämlich aus. Fand ich aber eine ganz spannende Geschichte, dass der da jetzt irgendwie so ein bisschen wohl schon bei den Castillos. Ich kann das nicht einschätzen, ob das jetzt ein guter Trainer wird oder ich fand ihn immer, wie gesagt, irgendwie toll, wie er da neben Ancelotti auf der Bank saß und so, das fand ich super. Aber ich kann den überhaupt nicht einschätzen als Trainer oder ob der jetzt mit der Jugend da besonders gut kann oder weiß der Kuckuck. Ich muss mich da dann überraschen lassen, was von ihm so kommt. Ich meine, wenn du irgendwo Jugendtrainer sein möchtest, dann wahrscheinlich bei Madrid oder Barcelona, wo du aus dem Vollen schöpfen kannst. Also ihm wird es da wahrscheinlich leicht gemacht. Ich denke auch, ja. Dann kommen wir zu Per Mertesacker. Hatte zum Ende hin den einen oder anderen Fehlpass, wirkt ein bisschen wackelig, aber ansonsten, ja, eben weil auch die Amis nicht wirklich offensiv gefährlich wurden, muss man sagen, auch der hatte nicht allzu viel zu tun, oder? Ja, die Fehlpässe. Bildnote 3. Ja, würde ich mich anschließen. Die Fehlpässe zum Schluss haben mich dann auch so ein bisschen erschrocken. Aber ich glaube, das ist einfach, zum Schluss hast du gemerkt, da war die Konzentration, glaube ich, nicht mehr so richtig da. Also da haben sie einfach abgeschlossen mit dem Spiel, schon zu früh vielleicht. Mhm. Aber auch hier, wie will ich das bewerten? So richtig gefordert, wahnsinnig. Standen immer richtig eigentlich und ja, von mir aus eine 3,5 wegen den Fehlpässen, aber die Abwehr hat mich noch am meisten gelangweilt bei diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Manche Spieler wusste ich gar nicht, dass sie dabei waren. Ja, wie Podolski. Ja, oder Hummels, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, die Defensive, die hat dich noch am meisten gelangweilt. Wir müssen aber leider die noch zu Ende machen. Ja. Mats Hummels, Bildnote 3. Du hast gesagt, der ist dir überhaupt nicht aufgefallen. Ich muss sagen, mir auch nicht wirklich. Aber da stellt sich bei mir aktuell so ein kleines Gefühl ein bei Mats Hummels. Der ist legit. Ich glaube, wenn da wirklich die allergrößten Offensivspieler kommen, Messi, Di Maria, Kun Agüero, ist der schwer verletzt? Hast du das mitbekommen? Sergio Agüero? Bei Argentinien. Der ist doch angeschlagen, der muss doch ausgewechselt werden, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie weißt du nicht. Oder Higuain, wenn da wirklich die ganz großen argentinischen oder brasilianischen oder wenn da auch ein Benzema kommt, dann mache ich mir, wenn Hummels da spielt, per se erstmal nicht in die Buchse. Siehst du, es ist bei mir genau andersrum. Siehst du? Ich mach mir gegen jeden Gegner mache ich mir eigentlich in die Buchse, weil die deutsche Abwehr seit Jahren so eine Wackelnummer ist. Also ich fühle mich da einfach nicht richtig wohl mit dieser Abwehr. Mit keiner deutschen Abwehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also defensiv sind wir einfach in den letzten Jahren immer anfällig gewesen. Und ich finde, Mats Hummels ist ein hervorragender Innenverteidiger und ich finde den klasse und der wäre wahrscheinlich in jedem Team, das ich mir so zusammenstellen könnte, wäre er wahrscheinlich mit dabei. Also, weißt du, wenn du bei FIFA irgendwie so eine Mannschaft dir zusammenstellen kannst, wäre Mats Hummels mit Sicherheit jemand, den ich mir definitiv dazu holen würde. Aber insgesamt bin ich mit unserer deutschen Abwehr nicht so richtig zufrieden. Aber mir fällt jetzt auch niemand ein, den ich dafür sonst hinstellen würde. Also prinzipiell habe ich ja mal gesagt, Innenverteidigung wäre mir am liebsten Boateng Hummels. Da sind wir wieder bei diesem Lahm-Thema auf rechts, aber das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ja, ich bin gespannt, wie sie sich gegen stärkere Gegenspieler so machen. Und vor allem, wenn es dann mal mehrere Eckbälle gibt und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt. Da habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Ich habe noch einen Defensivspieler, der, glaube ich, ganz nach deinem Gusto kommt. Antonio Rüdiger. Ja, Antonio Rüdiger ist natürlich eine Kante hinten drinne. Muss man aber ganz ehrlich sagen, dass der gerade im Hip-Hop-Urlaub ist. Er twittert und Facebookt ja die ganze Zeit immer so Bilder, wo er mit Ray-Ban-Sonnenbrillen und umgekehrten Cappy-Mützen auf irgendwelchen... Aber noch mit diesem Zellophan-Sticker unter dem Schirmchen, oder? Glaub schon. Eine war vom Topkauf und die andere war, glaube ich, vom Handwerkerkönig. Ist er eigentlich schon aus der Pubertät draußen? Du, jetzt mal ehrlich, Antonio Rüdiger ist mit Sicherheit kein... Ich sage nur, weil die ganzen Leute da immer diese Sticker noch an der Mütze hängen haben. Ja, Antonio Rüdiger ist mit Sicherheit kein Mats Hummels. Ich finde den legit, ich finde den gut bei euch. Ach, jetzt komm. Der Typ macht doch bei euch einen guten Job, erzähl mir doch nichts. Nee, macht er nicht. Aber. Macht er wirklich nicht. Aber, es ist halt das Problem unserer heutigen oder unserer jetzigen Zeit, dass wir keine so starke Abwehr haben, wie wir vielleicht vor 20, 25 Jahren mal eine hatten. Also gilt es halt, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, dass wir da mit Mats Hummels noch das kleinste Problem bei uns in der Abwehr zurzeit haben. Dennoch, hier gebe ich ihm halt eine 3. Er war dabei. War befriedigend. Mich hat er befriedigt in diesem Spiel. War dabei, ja. Das war gnädig. Wie fandest du übrigens heute mein Warm-Up-Programm zum WM-Spiel? Was war das für eins? Ich habe heute ein bisschen getwitcht, weil heute geht die Beta zu Ende zu Battlefield Hardline. 6:02 bin ich erst nach Hause gekommen. Boah, das ist ja eine Punktlandung. Ich habe mich sportlich betätigt, ne? Ja. Mhm. Ich bin übrigens heute auch vom Sofa bis zum Pott bin ich mal kurz 3 Kilometer gejoggt. Habe ich dir mal bei Nike Plus gehört. Dann kommen wir mal zu Benedikt Hövedes, Ricky. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, was war das für eine Frise? Ja, die Frise. Was war da los? Hat er sich Mario Götze so ein bisschen als Vorbild genommen, wobei Mario noch ein bisschen mehr Haare Material auf dem Kopf hat. Material. Ja. Ist grenzwertig, das stimmt. Also das sind immer die Momente, wo ich mir so denke, also prinzipiell, wenn dir sowas passiert, wie zum Beispiel Jochen Bendel beim Dschungelcamp, ja, da kann ich noch damit leben, dass er es wirklich nicht besser wusste. Dass er sich praktisch immer im Spiegel angeguckt hat und sich gedacht hat, ach, was habt ihr denn? Und dann sieht er die Aufnahmen und denkt so, scheiße, ich habe ja da... So, aber Hövedes sieht sich ja regelmäßig im Fernsehen. Und ich glaube, der betreut uns. Ja, stimmt, Bendel ja nicht, du hast recht. Ja, wie soll er sich denn im Fernsehen sehen? Kommt ja gar nicht mehr. Es gibt einen Ruckzuck-Reboot. Naja, aber jetzt ist es zu spät. Aber der Benedikt Hövedes, der betreut uns, glaube ich, mit dieser Art Frisur. Ich glaube, dass er sich absichtlich auch die Haare dann immer mal wieder nass gemacht hat, selbst als sie trocken waren, um uns zu betrollen. Ich weiß auch nicht. Also das ist eine Frechheit. Hast du Javier Pinola gesehen? Nee. Wo sieht man den gerade? Wird er irgendwo ausgestellt? Oder? Ich weiß gar nicht, habe ich den Trainingsauftakt gesehen von Nürnberg. Von Nürnberg wird der Trainingsauftakt gezeigt? Echt? Ja. Ja! Ist ja stark. Meinst du, von Langenhagen schicken sie auch ein Sky-Team hin? Von Nürnberg, Trainingsauftakt, also echt. Das ist da lächerlich. Ich glaube, sie haben es aber nur aus dem einen. Es ist ja auch sonst nichts in der Fußballwelt gerade los. Entschuldigen Sie bitte, wir schalten kurz exklusiv live nach Nürnberg. Denn da läuft die Mannschaft zum ersten Training auf. Hier sehen Sie zum Beispiel Max Mustermann, der gerade aus Schlesewetter hierher gewechselt ist. Ey, Walle ist cool, Valeria Ismail. Aber worauf ich hinaus wollte, der Mann, wo man fast schon sagen muss, Hashtag Top Friese, Javier Pinola, hat die Haare ab. Er hat eine Glatze jetzt. Das war überfällig. Nee, also überhaupt nicht. Also fand ich gar nicht. Also gefühlt läuft er seit 7 Jahren rum wie ein absoluter Trottel. Und der sieht sich wirklich regelmäßig im Fernsehen. Ja, Benedikt Höwe, das gebe ich Bildnote 4. Bildnote 4. Ja, ich auch. Wegen der Friese. Okay. Ja, verständlich. Übrigens bei einem Bild hier bei Bild.de, da läuft im Hintergrund so ein ganz zerknirscht guckender Jeremy, wie heißt denn der? Jermaine Jones, so heißt er. Jeremy Jones. Der geht mir so auf den Sack, wenn ich den sehe. Hat auch eine komische Friese. Das ist ja keine Friese. Es ist ja, ich glaube, es gibt doch jetzt, wer macht denn das Reboot zu Predator nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, der wurde gecastet. Und der andere auch. Da gibt es ja noch einen von den Amis, der auch so Knödelchen auf dem Kopf hat. Beckerman so, oder was? So Dreadlock. So, ja, so ein, Beckerman. Ja. Beckerman. Philipp Lahm. Und jetzt kommt's. 2 times in a row. Bildnote 4. Was ist mit dem Burschen los? Ich habe eine 3 gegeben, also ich fand diese... Ich fand sie auch nicht schlecht. War jetzt nicht herausragend, aber das war doch okay. Also hatte der jetzt große Böcke drin heute? Ist mir nichts aufgefallen. Gefühlt nicht, aber gefühlt war er auch extremst unauffällig. Ja. Und dieses Spiel, also er hat einen großen Bock hatte er nicht drin. Er hatte sogar, ich möchte fast sagen, 1-2 Situationen, wo er richtig spielerische Finesse hat aufblitzen lassen. Mit Philipp Lahm. Ey, das ist so Wahnsinn. Ich kann mich an diese Spieler kaum noch erinnern, dass die mit dabei waren. Philipp Lahm und Podolski, ne? Nee, bei Lahm musste ich jetzt echt überlegen, ob es irgendeine Aktion gab, die... Aktion, da hat er 2 Spiele ausgespielt. Da habe ich mir gedacht, das ist doch kein Lahm. Weil die auch eingeschlafen sind, muss man dazu sagen, die Amerikaner. Ja, das ist bestimmt der Fall gewesen, aber... Ein Lahm spielt keine Spieler aus. Er überläuft sie oder gibt Pässe. Ein Lahm spielt keine Spieler aus. Das gibt's nicht. Ja, ich gebe ihm 3. Also ich fand's jetzt nicht katastrophal. Ja. Also diese Partie hat wieder das bekräftigt, was ich die ganze Zeit sage. Stell den hinten rechts auf, tu den Groß auf eine Doppel-6, den Özil in die Mitte und dann guckst du mal. Der alte Hut, Chris. Aber, der alte Hut. Der alte Hut, der ist wirklich, der Hut hat einen ganz schön langen Bart, muss man fast sagen. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, wo ich mich sehr gefreut habe. Dass, ich sag erst die Note. Du weißt doch gar nicht, welcher Spieler das Schweinsteiger. Ist. Schweinsteiger. Wo weißt du denn das? Naja, es macht halt Sinn, wenn du Lahm nennst, dann wird er zu Schweinsteiger kommen. Macht ja gar keinen Sinn, du weißt ja gar nicht, vielleicht mache ich hier so ein... Ja, du sagst die Note, okay. Ich gebe nämlich Bastian Schweinsteiger eine 2. So sieht's nämlich aus. Ich hätte ihm auch eine bessere Note als eine 3 gegeben. Er hat eine 3. Hier steht lauffreudig und giftig. Um das mal ein bisschen runterzubrechen, was hier steht bei Bild.de. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, als wir über die beiden neuen Spieler in der Startelf Podolski und Schweinsteiger geredet haben. Der Typ hat einfach das Spiel ein bisschen belebt. Der gibt mir ein bisschen mehr Sicherheit und Mut. Mir hat der Typ gefallen. 2,5 Punkt. Also lauffreudig und giftig, das könnte auch auf Renate Künast zutreffen, finde ich. Aber Sie meinen Bastian Schweinsteiger, ja? Lauffreudig, Renate Künast? Naja, klar, die ist ja drahtig, die ist top in shape. Da gibt's überhaupt nichts. Sieht aber, naja. Ich fand auch, dass Basti seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht hat. Und ja, wir haben im Endeffekt ja vorhin schon darüber geredet, dass er dem ganzen Spiel so einen Ticken mehr Sicherheit verliehen hat, gleichzeitig auch dafür gesorgt hat, dass ein Ticken mehr Aggressivität mit ins Spiel kam. Hat mir super gefallen. Also den möchte ich gerne wiedersehen. Freue ich mich, wenn er die Leistung auch im Achtelfinale bringen kann und sich vielleicht noch steigern kann dann bis zum Titel hin. Gibt einem Mut der Junge, oder? Ja, aber damit er mir Mut geben muss, muss ich ja vorher irgendwie mal so ein Ticken Verzweiflung gespürt haben. Also oder Resignation. Und das habe ich jetzt auch nicht gehabt. Also auch im Ghana-Spiel habe ich ja nicht gleich gesagt, jetzt geht jetzt hier für uns die Welt unter. Das ist gut, dass wir so jemanden haben. Also das ist das Geile, dass du halt einfach so einen Khedira draußen lässt und bringst einen anderen Spieler, der noch besser ist. Ich meine, das ist doch geil. Finde ich schon. Also Sie sagen es. Average oder im Schnitt haben wir, glaube ich, einen der besten Kader. Ja, sehe ich auch so. Also in der Breite können wir uns mit Sicherheit... Nicht ohne Grund sind wir auf Platz 2 der Marktwertliste. Ja. Spanien hat noch einen, gut, möchte ich jetzt bitte keinen Kommentar zu, aber Spanien hat ja noch einen größeren Marktwert, die komplette Mannschaft dann Deutschland und dann kam eben noch ein Land. Nigeria. Dann kam schon Honduras. Toni Kroos, Bildnote 4, zeigte seine Leistung nicht, traute sich zu wenig zu. Zitat Bild.de. Ja, ich habe eine 3,5 gegeben, weil, also, traute sich nicht zu. Das gilt ja im Endeffekt fast für jeden in dieser Mannschaft heute. Also, auch hier, ich habe keine großartigen Fehler von ihm gesehen, aber auch jetzt nichts Gravierendes, was ich ihm positiv anrechnen würde. Also, die waren halt alle auf dem Platz. Die waren halt einfach nur da und haben versucht, 90 Minuten rumzubringen. So sah das aus. Im Endeffekt, wenn die nach Hause kommen, müssten die gleich nochmal 90 Minuten irgendwie Lauftraining machen oder so, damit sie ins Schwitzen kommen. Ja, also Toni Kroos war, für mich war der blass, der Bursche. Ja. Bisschen aber, enttäuscht. Hm? Aber damit fügt er sich im Endeffekt voll ins Mannschaftsbild ein. So sieht's aus. Wollen wir gleich zum nächsten, oder? Ja. Wenn ich dieses Bild schon sehe. Dann kann es eigentlich nur Mesut Özil sein. Ja, es ist, glaube ich, das Bild, wie er gerade ausgewechselt wird. Und er guckt schon so, na Mensch, heute hatte ich es mir aber vorgenommen, aber so richtig hat es wieder nicht geklappt. Bildnote 4, was sagst du? Ich sag eine 3,5, aber nur, weil ich heute wieder Bilder gesehen habe von seiner Ische. Da denke ich mir, der Typ muss irgendwas... Mandy Dingsbums, ja. Mandy, genau, aus Marzahn. Der muss ja irgendwelche Skills haben, um so eine Alte abzuschleppen. Also, ja, nee. Skills haben wahrscheinlich eine vierstellige PIN und den kannst du oft von abbuchen, der Skill. Ich fand, Özil hat sich heute merkbar mehr bemüht als in den Spielen zuvor. Ihm gelang auch nicht so viel, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er es heute mehr versucht hat. Also deswegen, wie das schon klingt, ihm ist nichts gelungen, aber er hat es immerhin probiert. Mesut Özil ist für 50 Millionen von Real Madrid zu Arsenal gewechselt und seine vernichtende Kritik von uns nach dem dritten WM-Spiel ist, er hat sich dann doch wirklich bemüht. Im dritten Spiel hat er es endlich mal probiert. Ja, aber ja, ist wie groß. Ich meine, im Endeffekt musst du ihm eine 5 geben, weil du einfach gerade in solchen Spielen von solchen Spielern mehr erwartest. Das ist das alte Messi-Phänomen. Ich möchte jetzt wieder nicht sagen, dass Özil so spielen muss wie Messi, aber da geht halt nichts bei Argentinien und dann kommt Messi. Und ja. Und uns wird ja mehr oder weniger schon immer so weiß gemacht, dass unser Messi also, ist Özil. Und dann also, erwarte ich mir halt einfach auch mal so ein Ding. Und er hatte zum Beispiel eine geile Situation, wo er von Klose oder von wem wurde er da angespielt im Strafraum, wo ihm der Ball so weit wegspringt. Ja, Klose war es, glaube ich. Das sind so Momente, wo ich mir dann immer denke, das kann nicht wahr sein. Da hast du so einen absoluten Weltklasse-Mann, ja, also von dem, was man so hört jedenfalls, der ein Doppelpass initiiert, dann den Ball zurückbekommt und ihm springt der Ball genauso weg, wie er mir wegspringen würde. Und das sind so Szenen, wo, nee, da sage ich mir dann immer wieder, nee, der Özil, der wird seine Karriere wahrscheinlich in Bremen oder auf Schalke beenden. Weißt du, ich glaube wirklich, dass der mal so eine Runde jetzt dreht, Arsenal, vielleicht geht er nochmal irgendwie nach Italien und irgendwann landet er dann wieder in Bremen und wird da dann Sportdirektor. Kann ich mir auch schön vorstellen, wie er da die Verhandlung führt. Was sagst du da jetzt? Meinst du Mandy für die Gespräche? Nee, aber hast du schon mal ein Interview von Thomas Predaric, deine Frau hat die Vertragsverhandlung geführt für Thomas Predaric. Sind die zusammen? Oder was? Özil und Predaric. Thomas Predaric hat früher bei 96 und beim VfL Wolfsburg nicht selbst die Verhandlung geführt. Seine Frau war da immer. Ja, Chris, aber du weißt ja, woher das kommt. Also, bevor das der Fall war, gab es ja die berühmte Bianca Ilgner. Das war ja überhaupt erst die erste Spielerfrau, die so richtig eingegriffen hat in diesen ganzen Vertragspoker. Da gab es ja diese Riesendiskussion damals, als Bodo nach Madrid gegangen ist. Das war ja Bianca Ilgner, die das alles eingefädelt hat. Bodo mit dem Bagger, ja. Was mit dem Bodo Ilgner? Ich war großer Fan. Wir hatten im Fußballverein einen, der war der größte Köln-Fan. Und natürlich war er Torwart und wollte immer sein wie Bodo Ilgner. Und der hieß eigentlich irgendwie Alexander irgendwas. Aber er bestand darauf, dass alle ihn Bodo nennen. Ja. Und das ist sehr merkwürdig, denn es waren die 90er. Da wollte eigentlich keiner Bodo heißen. Aber er wollte Bodo heißen. Man muss immer Bodo sagen zu ihm. Ja. Heute finde ich es fast schon wieder cool, wenn ich ihn manchmal so treffe und dann, hey Bodo, und wie geht's? Dann merkt man so, Bodo, eigentlich gar kein doofer Name. Überleg dir, Bodo, naja. Marco Bodo, gab's ja auch mal. Marco Bodo. Ich denk mir gerade so, Bodo, Leo! Wie sich das anhört, wie so ein betreutes Wohnen oder, also. Ja, aber naja, ist auch nichts geworden aus dem Kerl. Läuft in Jogginghosen angefettelt durch die Stadt. Ja, aber nochmal zu Argentinien, weil du gesagt hast, dass Lionel Messi da wirklich die einzige shining person ist. Es scheint aktuell definitiv der Fall, weil er jetzt die ersten drei Spiele halt komplett allein entschieden hat. Aber das ist komisch, was da mit Argentinien los ist. Die haben da kam ja dann noch so ein Lavezzi rein, ne, für Agüero, gestern oder wann die gespielt haben. Ey, da denke ich mir, Alter, wie geil, Alter, den noch von der Bank zu bringen. Hat bei PSG jetzt zwar auch nicht unbedingt mehr die erste Geige gespielt, aber wenn er gespielt hat, war der da auch immer noch richtig geil. Und da hast du da, ja, Agüero, wie ich gerade schon sagte, Higuain, Di Maria, das ist alles so geil, aber am Ende sind es dann doch die ganz großen Spieler, die den Unterschied machen, ne? Und das wurde ja... Argentinien hängt am Tropf von Bodo Igner, ja. Von Lionel Messi, hat auch, ja. Ich glaube, Steffen Simon oder wie der heißt, hat das, glaube ich, auch gesagt, und das stimmt. Also in dieser Phase bislang der WM war es nur Messi, der dafür gesorgt hat, dass Argentinien weiterkommt. Aber ey, kein Problem. Pirlo übrigens wieder vom Rücktritt, ne? Hast du gehört? Wer ist das? Andrea Pirlo. Ja, so ein Drittweltland spielt der, oder? Wo so ganz schlechter Fußball gespielt wird. Da freue ich mich ja, dass Italiener rausgeflogen sind. Oh, es war der schönste Tag. Kurz nachdem Dortmund damals verloren hat gegen Wolfsburg. Nee, gegen Hoffenheim. Weiß ich noch, wann war das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Als Hoffenheim da in der letzten Minute noch das Spiel gedreht hat und der Klopp so betröppelt aus der Wäsche geguckt hat. Ja, ich glaube. Ah, das war schön. Aber Italien fand ich jetzt fast noch schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich auch damit leben, dass Suarez für 9 Spiele gesperrt ist. Das war's wert. Ich mag ja den Sirigu eigentlich, den Ersatz für Buffon, den finde ich eigentlich ganz cool. Was wurde gespielt? Was? Was, wo der Sirigu spielt? Hat die nämlich, der hat glaube ich das erste Spiel für Italien gemacht, ja. Und der Moderator wusste nicht, wo der spielt im Verein. Nee, ich sag's mal. PSG, Stammkeeper da. Nee, da klingt jetzt nicht, weil es gab ja so ein paar so Situationen, wo man über die Torhüter uns mal so ein bisschen aufgeklärt hat, weil ein paar Leute kannte ich da nicht, die im Tor stehen, aber das habe ich nicht abgespeichert, nee. Dann kommen wir mal zu einem Spieler, wo ich echt überrascht bin, wenn ich die Note hier sehe. Lukas Podolski, was schätzt du, was er für eine Note hat bei Bild.de? Also ich gebe ihm eine 4,5. Ich hätte ihm eine 5 gegeben. Mhm. Was hat er? Eine 5? Eine 4. Ach, okay. Ja. Also weniger kannst du ja nicht machen als Podolski. Ja, aber auch da, es passte doch wirklich in diese erste Halbzeit, was er da gezeigt hat. Es war ja wirklich von allen wieder so, ja, so Zeit runterspielen im Endeffekt. Und die Jungs, die dann vorne drinne stehen, ja, die haben es natürlich dann am schwersten, sich noch überhaupt irgendwie mal zu zeigen. Also, was ich auf jeden Fall von ihm erwartet hätte, dass er viel mehr Druck macht und seine Chance versucht zu nutzen, dass er von Anfang an spielen kann. Und das war nicht der Fall. Und das war dann für mich der Grund, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gebe ich ihm eine 4. Und da er wirklich überhaupt nichts nach vorne gezeigt hat, also selbst nicht mal so ein bisschen, habe ich gesagt, okay, 4,5, aber ihm sind jetzt keine groben Schnitzer unterlaufen und der hat keine 100%ige verballert, deswegen gebe ich ihm halt eine 4,5, ja. Kann man hier ganz klar sagen, Chance nicht genutzt? Ja, muss man so sehen, also das Problem oder das Gute für ihn ist mit Sicherheit, dass Götze auch noch nicht 100%ig überzeugt hat. Ja, aber als der Götze kam, hat ja auch, wie lange hat er gespielt? Der Götze kam ja erst in der... Spät. Wann kam der denn? Der kam irgendwie so in der 70., 75. Später fast noch. Ja, sowas. Ja. Aber da habe ich immer das Gefühl, der eigentlich ich möchte nicht sagen, der hat das Özil-Gen, aber da denke ich mir immer, der ist genial, der Bursche. Da kann immer mal was kommen. Aber im Podolski denke ich, wenn es da einmal nicht läuft, so, dann kommt da auch nichts mehr. Weißt du? Ja, du wirkst mir manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß. Meinst du, weil der eine bei Bayern spielt und der andere bei Arsenal? Nö, sondern du hast halt oft so dieses, du vermittelst oft so, dass wenn es bei einem mal nicht läuft, dass du dann den am besten direkt in die zweite Liga schicken würdest. Und wenn irgend so ein Vogel dreimal hintereinander trifft, dann ist der direkte Kandidat für Bayern. Also ich überspitze das jetzt hier so ein wenig. Aber ich sehe halt so, was ich damit sagen wollte, Podolski hat versprüht bei mir nicht das Gefühl, auch wenn es bei dem mal nicht so läuft, aber irgendwie einen aus dem Hut zaubern kann er noch. Aber bei Götze habe ich das schon das Gefühl, auch bei Özil habe ich das Gefühl. Ja. Wenn es mal nicht läuft, dass er aber trotzdem was Geniales irgendwie dann doch noch macht. Ich sehe das eigentlich bei allen gegeben, wenn sie eingewechselt werden sowieso. Also, ja. Dann gehen wir weiter. Bildnote 4. Naja. Thomas Müller, Bildnote 2, hat ein tolles Tor gemacht. Im Nachhinein wurde er gefragt, ob er jetzt auch noch zum Mitteldistanz schützen wird. Da hat er gesagt, ja, scheint so. Und Moderator hat auch gesagt, wenn sie so weitermachen, sieht stark danach aus, dass sie mal eine Legende werden. Also müssen sie aufpassen. Also ganz im Ernst, der Müller, das ist doch die coolste Sau, oder? Ja, er hat halt einfach so diese Ausstrahlung, dass für ihn das alles nur ein großer Spaß ist. Ja. Und dass er einfach nur Bock hat, da Fußball zu spielen und ja, er wirft sich oder er hängt sich immer volle Kanne rein. Das ist einfach toll und er versprüht einfach immer unheimlich viel Energie und Enthusiasmus und das gefällt mir an Müller so. Also das ist aber auch kritisch teilweise bei Interviews. Ja. Er wirkt einfach wie so ein Fußballer, wie die ganz normalen Sonntags-Nachmittags-Fußballer, die in irgendwelchen Amateurclubs spielen. Weißt du, also der ist einfach mit vollem Herzen dabei und haut sich jedes Mal rein, wirkt überhaupt nicht abgehoben, kann seine Leistung immer relativ gut einordnen und auch die seiner Mitspieler. Das ist einfach ein toller Spieler, um den uns mit Sicherheit viele Mannschaften beneiden. Für mich kriegt er eine 2,5. Er hat wieder sein Tor gemacht, aber leidet natürlich auch unter diesem insgesamt schwachen Spiel. Deswegen keine 2 für mich. Nee. Ja. Punkt. Ich würde auch dem eine 2 geben. Das, als noch nicht Klose gespielt hat, war er ja dennoch des Öfteren auf der rechten Seite. Ne? Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, irgendwie fehlt der mir dann doch, wenn der auf der 9 wegrückt und auf die rechte Seite geht. Also mir war der des Öfteren zu oft außerhalb des Geschehens und ich hätte mir gewünscht, dass der eigentlich fest auf der 9 bleibt und da irgendwie gefüttert wird. Denn das ist ein Spieler, der kann den Ball meinetwegen direkt verwandeln, also direkt per Kopfball oder Volley oder so, oder den Ball auch mal ansaugen und abtropfen lassen oder so. Das kann der ja alles. Und ich finde, der gehört dann einfach auf die 9, weil wir in dieser Form eigentlich nur noch Klose so einen Spieler haben, der ähnliche Qualitäten in diesem Bereich hat, aber in dem Fall halt noch nicht gespielt hat. Also das fand ich ein bisschen schade, dass der des Öfteren auf die Außenbahn ausgewichen ist. Schweinsteiger war relativ oft ganz vorne. Hast du das mal mitbekommen? Ja, er hat sich da immer mal wieder mit nach vorne eingesetzt. Ja, aber ja, auch da hat für mich dann irgendwie mal so ein Abschluss aus der zweiten Reihe gefehlt. Vor allem bei diesen Witterungsbedingungen wundert mich das. Ein flacher Schuss, immer gefährlich. Ja, also das fand ich irgendwie, also gerade wenn du, sag ich mal, so ein lahmarschiges Spiel da vor dir hinschiebst, da kannst du auch mal so ein Ding abladen. Auch ein Kroos, der ja einen Hammer drauf hat. Ein Podolski sowieso. Schweinsteiger, Podolski, da haben wir noch ein paar, ja. Aber die haben im Endeffekt sich gedacht, nö, also muss ja einer den Ball holen. Und der Hauer, der geht immer nicht. Also, das war wirklich, also, naja. Miro Klose, Bildnote 3, bisschen untergetaucht, oder, als er dann reingekommen ist? Also ich habe ihm 3,5 gegeben. Also für mich hat er hier jetzt keine besonderen Akzente versprüht oder gesetzt. Also es war okay, dass er dann dabei war. Mhm. War ein bisschen besser als Podolski, ja, das kann man schon so sagen. Ja. Weiß nicht, Chris, ich sag's dir immer wieder, dieses 36-jährige Stürmer in der deutschen Nationalmannschaft, nein, nehme ich nicht an. Für mich bleibt Klose einfach nur so eine Art Mondragon des deutschen Fußballbundes. Vitor Belfort der deutschen Nationalmannschaft. Ja, einfach, wie sagte Rihanna so schön, Klose, mein Nigger. Wie heißt der H-Bomb-Typ nochmal? Wer? H-Bomb. Dan Henderson? Dan Henderson, genau. Das ist ja unser Dan Henderson im Prinzip. Klose wackelt nicht so stark. Ja. Ist heute dein Spiel eigentlich angekommen? Mein Spiel? Nein. Nein? Es kommt doch aus dem Teich. Aus dem Teich direkt. Ach stimmt, das kommt ja von Übersee. Bist aber auch zufrieden mit dem Gerät, oder? Man hat wenig Zeit aktuell mit der WM, ne? Ich habe keine Zeit zum Spielen gerade, bin aber zufrieden. Ja. Ja, wegen WM. Und da kommen wir eigentlich gleich zu meiner wichtigsten Rubrik heute, Chris, wirklich. Oh, ja. Das Achtelfinale. Das Achtelfinale. Die Achtelfinals, so muss man es ja sagen. Mhm. Also ich freue mich, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diese ganzen Partien freue. Mhm. Muss dazu sagen, ein bisschen weniger freue ich mich auf die Partien mit europäischer Besetzung. Das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Aber auf die Spiele Brasilien gegen Chilien und Chilien. Brasilien gegen Chilien und Kolumbien gegen Uruguay. Uruguayen, wenn. Chilien, die wurden annektiert von den Lilien. Brasilien gegen Chile und Kolumbien gegen Uruguay, da bin ich so geil drauf. Das Thema hatte ich vor einigen Tagen. Könnte man nicht fußballtechnisch einfach Österreich wieder annektieren? Ey, ein Alaba hinten links, wäre das geil. Ach so. Muss man da gleich ganz Österreich annektieren? Nee, nur die Nationalmannschaft. Nee, mir würde ein Spieler reichen in dem Fall. Alter, Alaba hinten links. Und der denkt sich natürlich auch, diese Kacke da, muss ich bei denen mitspielen? So eine Kacke aber auch. Das denkt er sich ja auch. Alle Seiten sind glücklich, alle Seiten. Das hat sich aber, warte mal, welches Spiel war denn das, was ich mir da angeguckt habe? Mist, ich komme nicht mehr drauf. Da gab es auch so eine Situation, dass ein bekannter Spieler auf links die Linie entlang gelaufen ist und man hätte einfach ihn nur anspielen müssen, so relativ leichten Pass eigentlich nur rüberschieben müssen. Und sein Mitspieler hat es einfach nicht hinbekommen. Und du hast so richtig gemerkt, wie er so resigniert und sich so denkt, so eine Scheiße, dann qualifiziert euch doch wenigstens nicht. Das ist so peinlich, hier mitzuspielen. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Spieler das war. Vielleicht war das sogar im USA-Spiel. Nee, das kann fast nicht sein. Da gibt's keine guten. Ja, aber diese beiden Spiele, ich sagte eins, Brasilien gegen Chile ist für mich halbfinalwürdig. Chilien. Meinst du, Gareth Bale ist froh, dass Wales nicht dabei ist? Ja, also Wales wäre jetzt wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft auch nicht gerade ein Top-Favorit, von daher kann Zeit, ich mir schon vorstellen. Aber England hätte ganz gut getan, wenn er da hätte spielen dürfen. Ich glaube, es ist verplemperte Zeit für den. Na, jetzt im Nachhinein kann man es so sehen. Aber jetzt hör doch mal zu. Also dieses Chile-Ding, Chilien, finde ich wirklich, ist für mich eine der herausragenden Mannschaften. Ja. Und gegen Brasilien haben die für mich alle Chancen. Weil Brasilien hat, glaube ich, einen immensen Druck. Wenn die im Achtelfinale rausfliegen, die schlagen denen die Köpfe ab. Und das meine ich jetzt nicht sinnbildlich. Das meinst du? Ja, okay. Also Brasilien hat Druck in diesem Achtelfinale. Und Chilien, die müssen im Endeffekt nur ihren Stiefel weiter so runterspielen, wie sie bis dann gespielt haben. Dann sorgen die schon für eine Menge Probleme für Brasilien. Die müssen kollektiv so auftreten wie in der Gruppenphase. Dann wird das für jeden, aber auch wirklich jeden, bockenschwer. Ja, vor allem, wenn du den Druck hast. Weil und obendrein. Nach 70 Minuten 0-0 geht dir der Arsch. Geht dir das Arschall. Geht jetzt Arschall. Und obendrein, neben diesem großartigen Kollektiv, haben die ja noch Alexis Sanchez übrigens. Was hältst du davon? Arsenal ist wohl mehr als interessiert an dem Spieler. Das würde gut passen, oder? Keine Ahnung. Hast du noch Alexis Sanchez da vorne und noch diesen anderen Offensivspieler und noch Vidal da in der Mitte? Das ist doch geil. Ich bin auch ein kleiner Chilien-Fan. Vidal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir fast schon ans Herz gewachsen. Bei dieser Weltmeisterschaft. Weil er seine Initialien auf dem Hals tätowiert hat? Auch. Oder weil er mit Anthony Pettis zusammen ist? Nein, es geht darum, dass früher habe ich den immer so ein bisschen als extrovertierten Spinner abgetan. Aber der spielt so eine wichtige und gute Rolle da in dieser Mannschaft. Ja. Und ich muss dazu sagen, dass ich natürlich die italienische Liga nicht so verfolge. Im Endeffekt gar nicht. Mein komplettes Knowledge ist Eurogoals. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ja, also deswegen kann ich natürlich jetzt da nicht irgendwie einschätzen. Aber das, was ich bei dieser WM von ihm gesehen habe, ist so toll. Und er ist so eine wichtige Figur in dieser Mannschaft. Ich hoffe, dass Chilien hier irgendwie wenigstens eine Verlängerung erzwingen kann. Aber ich kann nicht für Chilien sein, weil ich glaube wirklich, dass es dieser Weltmeisterschaft schaden würde, wenn der große Favorit und Gastgeber schon im Achtelfinale rausfliegen würde. Mhm. Es wäre eine Sensation, aber Brasilien muss ins Viertelfinale. Es muss so kommen, aber das Spiel, ich bin ja morgen, nehme ich mir ja erstmal zwischenzeitliches Leben, weil es ist der erste spielfreie Tag bei dieser Weltmeisterschaft. Ich habe mir ja heute auch schon fast das Leben genommen, denn der Plauschangriff wurde eingestellt. Ja. So, morgen ist spielfrei? Ja, morgen ist spielfrei. Am Freitag? Deswegen. Wer plant denn sowas? Jetzt kein Quatsch. Deswegen habe ich mir heute von der Piratenbucht eine Datei runtergeladen, die sich irgendwie nennt Top Moments of the World Cup 2014. Das gucke ich mir morgen Abend an. Schön. Damit überbrücke ich den, also mein Turkey sozusagen. Bin ja morgen voll auf Turkey und dann haue ich mir das rein. Ja. So, und dann, Chris, kommen wir zum Knaller des 8. Aber lass mich doch auch nochmal kurz sagen. Achso, ja, entschuldige, ich bin so euphorisiert. Du bist ja schon fällig. Also bin fertig. Der Kaltentzug geht schon los. Du vernachlässigst deine Mitmenschen völlig. Ich habe mir schon im Gesicht, habe ich mir schon südamerikanische Landesfarben und Flaggen aufgemalt. Für wen bist du denn mehr? Für Mexiko oder für Chilien? Insgesamt. Ja. Absolut Mexikaner. Bin Mexikaner. Ei, ei, ei, arriba, arriba. Ei, ist das denn schon durch? Was? Du willst ja Staatsbürger werden. Ich bin Mexikaner jetzt schon. Ach, bist schon? Ja. Ich glaube, das reicht, wenn man so einen lustigen Hut aufsetzt. Oh, ja. Ja. Ich habe übrigens Mexiko gegen, was war das, Kamerun? Ich glaube, die haben auch gegen Kamerun gespielt. Genau, das habe ich am Hannover Hauptbahnhof, vor dem Hauptbahnhof haben wir so einen relativ schönen Platz. Und da ist auch Public Viewing. Eigentlich gehst du dann 50 Meter und dann ist wieder Public Viewing mit 5000 Leuten, die da stehen. Und da hat Mexiko gegen Kamerun gespielt und das war so geil. Du hast halt viele, meine ich völlig undespektierlich, schwarze Leute gesehen und dann diese Mexikaner. Das fand ich geil, ey. Und wir kamen gerade vom Essen und hab mich dann dazugestellt. Da war auch so ein FIFA-Fanshop und so, war da aufgestellt, so eine Bude. Ey, das war so cool. Das war so, hab ich mir gedacht, Alter, cool. Das ist Multikulti. Ich fand das gerade sau sympathisch, wie du natürlich so ein bisschen dir Sorgen gemacht hast, weil du schwarze Leute gesagt hast. Nö, ich mag schwarze Leute. Hättest du einfach Kameruner sagen können. Nee, bei Kameruner könnte man auch oft denken, dass das so ein Teiggebäck ist. Dass das was sind? Ein Teiggebäck. Sandra, kommst du mal bitte? Ich brauch mal jemanden, der mir das Licht anmacht. Ich kann nicht ja, und ich bräuchte jemanden, der mir was zum Trinken holt. Das ist ja Wahnsinn. Melli, kommst du mal bitte? Brasilien gegen Chilien. Das wird toll. Das wird so toll. Mein Herz. Am Samstag, 18 Uhr, holy shit. Da muss man sagen, Brasilien. Komm, sind wir mal ganz ehrlich. Erstens, Dante, coole Socke, macht eine Bomben-WM auf der Bank, muss ich ganz ehrlich sagen. Souverän. Ich muss ganz ehrlich sagen. Mit den Japanern zusammen, Stadion aus. Japaner kriegen das Stadion, ne? Ja, logisch. Das ist ja gut. Ja, logisch. Ich wusste es nicht. Das machen die sogar in der J-League auch. Ich finde es gut. Ja, natürlich. Ja. Ja, also ich halte hier eine Überraschung für durchaus möglich. Absolut. Also das ist für mich jetzt, ich sag mal so, wenn Chilien Brasilien raushaut, wäre das für mich nicht so eine große Überraschung, wie jetzt zum Beispiel, dass Italien oder Spanien raus ist. Also, weißt du, wie ich meine? Chilien hat mich überzeugt in der Gruppenphase. Ich kann das Licht anmachen, ich kann nämlich. Nein, das hackt nicht. Im Grunde genommen. Du musst mir was zum Trinken holen, Entschuldigung. Ich rufe mal, damit du mal bitte hier das Licht anknipst. Ich bekomme schon hier so einen Tunnelblick. Machst du denn nicht mehr alle? Ich habe hier schon so, weil ich werde ja nur von einer Seite jetzt angestrahlt. Beide am besten. Ja, also mal bei dir einmal, oder? Also im Grunde genommen. Schön, wenn man sich Personal leisten kann. Also es ist ja, im Grunde genommen ist das ja auch so eine Situation, da könnte man ja auch mal, ich sage danke. Bist du behindert oder? Nein, ich sage danke. Dankeschön für bist die Licht. Bist du jetzt behindert? Aber ins Bett gehen kannst du noch alleine, ja? Wenn nicht, dann melde ich mich nochmal, ja. Danke. So. Ja, Chilien gegen Brasilien haben wir, oder? Ja. Jetzt geht's los, Chris. Kolumbien gegen Uruguay. Ich wollte noch was zu Dantes Papa sagen. Mein Gott. Hast du gesehen? Dantes Papa? Rastaman? Ja, was ist denn mit dem? Der ist der coolste Mensch der Welt, glaube ich. Na, dann haben wir das auch noch untergebracht. Eine Riesenplauze, ein viel zu kleines FC Bayern München Dante-Trikot. Hast du den Nackten gesehen, der mit Bayern-Handtuch auf dem Platz war heute? Hat er denn Bayern-Handtuch an? Ja. Oh, schön. Ich hab nur ein Bild gesehen, aber konnte nicht erkennen, dass es ein Bayern-Handtuch war. Ja, ja. Schön. Jetzt aber endlich. Ja, Kolumbien, ja. Uruguay. Ja. Leck mich im Arsch. Das ist mein Spiel der Spiele hier im Achtelfinale. Das wird der absolute Hammer. Mensch. Alter, Kolumbien ist der Shit. Für mich ist Kolumbien der neue Nummer 1 Geheimfavorit. Sag ich dir so, wie es ist. Die haben eine Bombenmannschaft. Die haben eine Bombenmannschaft mit dem, und hier ist es ganz wichtig, dass man den Namen richtig ausspricht. Enner Valencia? Nee, er heißt nicht James Rodriguez. Er heißt James Rodriguez. Ja, ach, der heißt gar nicht James? Nee. Das weiß man natürlich nur, wenn man wie ich jedes Spiel dieser Mannschaft... Das ist doch der von Monaco, der Gute. Ich dachte immer, der heißt James Rodriguez. Nein, der heißt nicht James, der heißt James. Ach, guck an. Ja, und der Typ ist also, mal ganz ehrlich, den muss man direkt kaufen, wenn man Bayern München wäre. Also eine andere Mannschaft kann den ja nicht kaufen. Na, Valencia spielt ja gar nicht bei Dings, ne? Was? Dieser Enner Valencia, der hat ja gestern irgendwo gespielt, ne? Es gibt da bestimmt einen, der so heißt, ja. Nee, aber James Rodriguez, das ist ja kein Unbeschriebener, der spielt ja jetzt. Ja. Aber der spielt ja eine Wahnsinns-WM jetzt. Ja, aber der spielt ja schon bei einem Verein, wo du ihn nicht wegkaufen kannst. Und vor allem, der hatte ja das Problem, der ist ja noch unheimlich jung, auch noch dazu. Also der ist ja irgendwie erst 22 oder so und geht schon ab wie so ein Zäpfchen. Ja. Also, und dann kommt noch der Jackson Martinez dazu, dem jetzt endlich hier der Knoten geplatzt ist. Ja, aber bei Jackson Martinez, der spielt ja beim FC Porto, da war der BVB schon vor einem Jahr dran. Oh, also das ist auch so eine Wucht, der Spieler. Das ist eine Granate, der Bursche, aber ohne Frage. Ohne Frage ist das eine Granate. Also, ich bin wirklich von dieser Mannschaft so überzeugt, von Kolumbien. Ich gebe zu, sie haben jetzt nicht die schwerste Gruppe gehabt, ja, mit den ekligen Griechen und die Elfenbeinküste und Japan. Das gebe ich schon zu. Dennoch muss ich sagen, dass das die einzige Mannschaft ist, die mich über alle drei Spiele hinweg beeindruckt hat. Also alle anderen Mannschaften hatten dann mal so Schwächephasen mit drinne. Die Niederländer gegen Australien, jedenfalls war das meine Meinung. Brasilien sowieso in den ersten beiden Spielen nicht so gut gewesen. Die Franzosen zum Schluss gegen Ecuador nicht so besonders überzeugend. Argentinien nie so richtig überzeugend, Deutschland bis aufs erste Spiel auch nicht. Mhm. Und Kolumbien ist für mich wirklich da durchmarschiert durch diese Gruppe und trifft jetzt auf Uruguay, die mit Sicherheit geschwächt sind mit der Suarez-Geschichte jetzt. Ja, das hart. Ja, und die natürlich auch eine Bombengruppe hinter sich haben mit den Spielen gegen England und gegen Italien und gegen Costa Rica. Das ist für mich hier nicht auszuschließen, dass Kolumbien Uruguay raushaut. Ich tippe auf Kolumbien, weil für mich ist Kolumbien ein kleiner Geheimfavorit. Auf den Titel? Auf den Titel, ja. Auch wenn das ein bisschen abwegig erscheint, aber ich meine, ich bleibe dabei. Brasilien gewinnt das Ding oder Deutschland. Der Halbfinalist Deutschland-Brasilien, der wird Weltmeister. Das ist mein Tipp. Ja, weil man muss dazu sehen, dass Kolumbien im Viertelfinale auf Brasilien treffen würde, sollten die Chile besiegen. Ja, dann trifft Kolumbien auf Brasilien. Chilien heißen die. Immer auf Brasilien. Also da würde ich immer dann Brasilien tippen. Aber Kolumbien ist schon bärenstark gewesen bei der WM bis jetzt. Siehste, hab ich wieder was gelernt. Heißt nicht James Rodriguez. James? Rodriguez. Liegt daran, ich gucke ja alle Spiele der südamerikanischen Mannschaften und das kann ich nur jedem empfehlen, auf ESPN. Und da werden die kommentiert von, die Mexiko-Spiele werden von zwei Mexikanern kommentiert und die anderen südamerikanischen Mannschaften von einem Mexikaner und einem Venezuelaner. So. Mhm. Und die geben sich da echt Mühe. Also das ist wirklich eine großartige Art von Kommentatorenleistungen, die da vollbringen. Wundervoll ist das einfach nur. Und man ist jedes Mal hin und weg, diese Spiele mit so einem gebrochenen Englisch, mit spanischen Akzent zu hören. Natürlich dann das berühmte Goal, das langgezogene. Es ist einfach phänomenal, die Spiele da zu sehen. Und die beiden Spiele werde ich mir definitiv wieder bei ESPN reinziehen. Ja, also wenn du das jetzt natürlich so sagst, ich habe jetzt gefühlt nicht mehr die drei Spiele von Kolumbien im Hinterkopf, aber James Rodriguez, das ist natürlich schon eine Granate. Der hat doch auch in Portugal gespielt. Beim letzten Spiel jetzt zwei Tore vorbereitet und eins selber gemacht. Der Typ ist der Hammer. Dagegen aber die kannst du nicht von Monaco wegkaufen. Dagegen kann der Ramos, der kann direkt eigentlich wieder der wegfahren. Der Adrian von Ramos. Oder welcher? Ja, hier von Dortmund, ja. Ja, Adrian Ramos. Ja, der hat ja jetzt auch gespielt im Spiel gegen Japan. Und hat halt nicht so viel gebracht, muss man ehrlicherweise sagen. Und bei Jackson Martinez muss ich auch sagen, so cool eigentlich der FC Porto auch ist, ich glaube, da ist auch jetzt mal langsam der Schritt zu einem anderen Club bereit. Ich sag mal. Hashtag zwei Knaller. Haha. Hashtag VfB Stuttgart zwei Knaller. Hashtag zwei Knaller. Du sagst es völlig richtig. Aber natürlich zu den Uros. Gefühlt hätte ich immer bei so einer Partie auf die Uros getippt, eben weil sie den Beißer bei sich in ihren Reihen haben. Aber jetzt, wo der weg ist, ne, der Diego Forlan, der ist ja irgendwie Schatten seiner selbst. Und Edinson Cavani hat auch noch nicht so richtig gezündet bei mir. Ja, der hatte eine richtig geile Aktion, war das gegen England, wo er den Ball so durchsteckt in der letzten, war das in der letzten Minute? Naja, und wo er auch den Lupfer macht zu Suarez. War das irgendwas habe ich da das noch. Das war auch stark. Ja. Aber sie haben sich schwer getan in dieser Gruppe. Mhm. Ich glaube sowieso, dass in Gruppe D alle drei so irgendwie gedacht haben, ja, also im Endeffekt starten wir hier mit 3 Punkten. Costa Rica haben die völlig außer Acht gelassen. Alle drei Mannschaften haben gedacht, es dreht sich alles nur um die. Uruguay, Italien, England. Und ich muss nochmal dazu sagen, ey, wenn ich es eine Mannschaft gönne, dass sie ungerecht behandelt werden, dann den Italienern. Also die können gar nicht oft genug ungerecht behandelt werden. So oft wie die schon beschissen haben und sich unnötig auf den Boden gewälzt haben, da wäre ich jetzt hier auch populistisch. Den gönne ich das so sehr, dass sie hier in der Vorrunde nach Hause fahren. Zum zweiten Mal in Folge. Das ist so lächerlich. 2 Weltmeisterschaften in Folge in der Vorrunde raus. Mein Gott, echt. Und wir sind gegen die 2006 im Halbfinale ausgeschieden. Im Endeffekt kann man dieses Ergebnis auch nochmal anfechten, glaube ich. Eine so schwache Mannschaft, die hat gar nicht den Titel verdient. Diego Godin, der Defensivspieler von Atletico Madrid bei Uruguay, einer der Spieler der WM, möchte ich auch fast schon sagen. Ja, es gilt ja auch als bester Innenverteidiger der Welt. Ist der gut? Sage mal, hat ja auch da immer mal wieder ein wichtiges Tor in der Champions League gemacht. Also, damit will ich natürlich nicht sagen, dass der sich auszeichnet mit seinen starken Kopfballtoren in der Champions League, aber Sergio Ramos und auch Diego Godin, das sind so Spieler, die machen auch immer mal wieder so ein Standardtor. Und das wertet ihn noch mal so ein bisschen auf, aber defensiv ist das eine Wonne, der Typ. Alter, Wahnsinn. Wird interessant zu sehen sein, wie Kolumbien da dagegen ankommen möchte. Ja, wie so ein James? Du kannst auch dann einfach nur Rodriguez sagen. Ja, wie so ein Rodriguez dann dagegen anläuft oder so ein Jackson Martinez, ne? Es wird auf jeden Fall ein heißt der denn, der Spiel. Ist wenigstens Jackson oder heißt der Rexon? Nee, der heißt Jackson. Ach so. Ich weiß es aber auch nur deshalb, weil die, ich, wie gesagt, gehe davon aus, dass... ESPN-Guy ist das gesagt. Die ESPN-Jungs, ja. Der hat extra nochmal gesagt, on his trico, it called James, but his name is James. Hat er extra gesagt. Ja, schön. Toll. Dann haben wir Niederlande gegen Mexiko. Nafset, oder? Nafset. Ich bin ja Mexikaner. Du bist Mexikaner, ja. Ich habe mir dieses unfassbar tolle Spiel der Mexikaner, das letzte Spiel gegen Kroatien angeguckt und auch da waren ja meine zwei mexikanischen Freunde von ESPN am Mikrofon. Ey, ich stand zum Schluss wirklich, ich stand die ganze Zeit. Das ist ja alles relativ spät erst so zu diesem 3:1 gekommen. Es ging ja dann Schlag auf Schlag und dann auch noch mit der roten Karte für so einen Kroaten und so. Und die sind völlig ausgemarkt. Also die sind völlig durchgedreht da beim Kommentieren und ich gleich mit dazu. Und diese Mannschaft ist, die macht, also ich liebe diese Mannschaft. Und dann sagt dann, wie heißt jetzt nochmal der Herrera? Miguel Herrera? Der das 1:0 gemacht hat, der Kapitän von Mexiko. Das weiß ich nicht. Wie heißt denn der Marquez, aber der Vorname? Auf jeden Fall sagt der eine dann, warte mal. Kapitän, wird er mal wieder gesagt. Senor Kapitän, hat er gesagt. Dann sagt der andere so, and I translated Mr. Captain. Das fand ich schon wieder so toll. Der sagt Senor Kapitän und der andere übersetzt es erstmal für die Amerikaner. Ja, also toll. Und natürlich dann auch Michicharito, der endlich dieses Tor geschossen hat und anfängt zu heulen. Es war einfach so großartig, diese 82. Minute. So? Ich mag den Chicharito sehr. Ja, der ist toll und ich mag Giovanni dos Santos so sehr, wobei der jetzt scheiße gespielt hat in diesem Spiel. Und da haben sie davon noch den Peralta, der ja auch kein schlechter ist. Das ist eine tolle Mannschaft, die allerdings, das muss man ehrlicherweise sagen, weit über ihren Möglichkeiten spielt aktuell. Also das ist eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht bei dieser WM hätte dabei sein dürfen. Wir haben das ja schon mal erzählt in einer Folgenausgabe. Nur weil die Amis gegen Panama gewonnen haben, konnten die ja überhaupt noch mitmachen, die Mexikaner. Ich habe übrigens gerade den Namen gegoogelt vom Trainer. Also, ja. wie wir ihn nennen. Ja? Danny Heffernan. Das ist Danny Heffernan. Oh ja, stimmt, den Trainer muss man auch nochmal erwähnen. Der Trainer ist der beste Trainer der Miguel Welt. Miguel Herrera. Das ist ein so toller Typ, der da außen mitgeht. Und ich habe mich geärgert, dass die Bild-Zeitung ihn ja als WM-Klopp deklariert haben. Oh, es ist kein Klopp, verdammte Scheiße. Mehr. Es ist einfach es ist ein großartiger Mensch. Und er spielt bei King of Queens mit. Ja, das kommt nebenbei, noch dazu. Nebenbei macht er das. Und dann haben sie noch den Ochoa hinten drin im Tor, der auch wirklich schwer zu überwinden ist. Sie spielen weit über ihren Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass das gegen die Niederlande was drin ist. Ich sehe die Südamerikaner einen Ticken stärker als die Europäer. Also das zeigt ja die ganze WM bis jetzt. Und ich glaube, dass Mexiko ein unfassbares Momentum jetzt hat. Und die Niederländer, ich weiß nicht, ich das 1:5 gegen Spanien hat mich beeindruckt. Mhm. Aber seitdem bin ich nicht so beeindruckt. Also spielen die so, wie ich es erwartet hätte. Sagen wir es mal so. Sie spielen gut, aber nicht mehr so wie gegen Spanien. Und man muss dieses 1:5 ein bisschen in Relation setzen, weil die Spanier sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben bei dieser Weltmeisterschaft. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht war das der Anstoß zu diesem Downfall von Spanien, aber diese 1:5-Niederlage. Ich will die Mexikaner eine Chance einräumen. Am Sonntag, ja, 18 Uhr. Ich bin nicht ansprechbar am Sonntag, 18 Uhr. Ich mache eine Sondersendung dann um 20.30 Uhr. Ja, wirklich okay. Mexico Impressions. Ja, da brauchst du was ein Mexikaner-Intro dann. Eieieiei. Und hat ESPN immer auf verschiedene Plätze gezeigt. Einmal in Mexico City haben sie auf so einen Platz gezeigt, wo halt die ganzen Mexikaner standen. Dann in Los Angeles gibt's irgendwie so eine Mexiko-Plaza oder so, da haben sie hingezeigt. Und dann haben sie irgendwo in Brasilien einen halbleeren Platz gezeigt. Haben sie aber nur ganz kurz gezeigt. Das fand ich auch nicht schlecht. Melli, wer ist denn dein WM-Favorit? Brasilien. Okay, tschüss. Melli bleibt bei Brasilien. Wie findet sie den Trainer von Mexiko? Die ist weggegangen. Ach, scheiße, das wäre doch jetzt mal was. Sie kennt den aber auch nicht. Melli hat noch kein Spiel bei der WM gesehen. Jedenfalls nicht freiwillig. Ja. Ja. Nee, aber Niederlande, Mexiko wird ein Knaller. Sonntag 18 Uhr. Sonntag 18 Uhr. That's the time to watch fucking football. Ab 22 Uhr könnt ihr dann nach Hause gehen oder was anderes gucken, denn dann spielt Costa Rica gegen Griechenland. Das gibt's wirklich nicht. Also, dass diese Griechen wirklich ins Achtelfinale gekommen sind. Übrigens, weißt du, wer bei ESPN Experte ist? Aus welchem Land kommt denn der? Deutschland. Oh. Nee. Michael Ballack. Michael Ballack? Und der spricht ein tolles Englisch. Hat denn jemand was anderes gesagt? Bei Chelsea hat er doch auch mal manierliche Interviews gegeben. War wirklich stark. Und jo. Alexis Lalas. Wie heißt der da? Alexis Lalas, genau. Und der ist auch richtig super. Also, die machen das toll bei ESPN. Die haben dann so eine heiße Schnitte, die heißt Lindsay. Die sieht unfassbar sexy aus. Und dann der Alexis Lalas, das ist ein cooler Typ. Das ist ein richtig cooler Typ. Und Michael Ballack, der gesagt hat, ich mag die Griechen eigentlich nicht, aber hey, sie haben einen Elfmeter bekommen. Ja. Das ist ja spitze. Aber sie haben einen Elfmeter bekommen, hat er gesagt. Und er hat gesagt, die spielen immer so. Griechenland spielt alle Vorrundenspiele scheiße, bis auf die letzten 10 Minuten. Da geben sie sich Mühe und das reicht meistens. Also ich dachte, bis zur K.O.-Phase, dann spielen sie noch beschissener. Das ist, also Costa Rica, ich hoffe, dass Costa Rica die Leistung abrufen kann, die sie in der Gruppe D gezeigt haben. Eigentlich aber ist das Spiel der Wahnsinn. Ey, ich sag dir eins, ich gehe davon aus, dass Griechenland das Spiel gewinnt. Meinst du? Ich gehe davon aus, dass Griechenland das Ding, dass die Beton anrühren, Costa Rica nichts reinbekommt und die Griechen irgendwie das Spiel gewinnen, sei es dann im Elfmeterschießen oder sonst irgendwas. Aber ich gehe davon aus, dass Griechenland im Viertelfinale steht. Das wäre der Wahnsinn. Costa Rica, ich habe mir das Spiel gegen England jetzt angeguckt. Da muss man ganz ehrlich sagen, hat England das Spiel eigentlich dominiert und hätte auch gewinnen müssen. Die sind halt einfach zu dumm, ein Tor zu schießen, die Engländer. Also das ist wirklich, das ist ein Kraus. Und Costa Rica wirkte so ein bisschen, vielleicht natürlich auch mit diesen 6 Punkten dann im Hinterkopf, wirkten die aber so ein bisschen aus. Im Delirium. Ich will nicht sagen ausgebrannt, aber es wirkte schon so ein bisschen, als ob sie, weißt du, als ob sie einfach schon ihren Peak überschritten haben, so ein bisschen. Vielleicht können sie jetzt nochmal den Motor wieder anwerfen und gegen Griechenland mit einer, da reicht ja wahrscheinlich eine gute Leistung, um gegen Griechenland zu gewinnen. Da musst du ja nicht über dich hinauswachsen. Das ist ja eigentlich ein Geschenk, dass du gegen solche Schlafmützen da antreten darfst. Im Endeffekt musst du einfach dich nur bewegen auf dem Platz. Ich glaube, dass da der ein oder andere Grieche einen Herzinfarkt schon bekommt. Aufgrund des Alters. Ja. Gekas, aber ausgerechnet Samaras! Das muss man an der Stelle nochmal dazu sagen. Das ja. ist. Aber das, Samaras ist die Reinkarnation von Jesus. Ich finde den gut. Ja, den mag ich auch. Also auch sein Jubler war so cool, wie er da. Glasgow spielt er, glaube ich. Was? Bei Glasgow spielt er, glaube ich. Ach so, ja, da passt er auch hin. Hm? Nee, also das ist das mit den Griechen, da komme ich nicht drauf klar. Also, dass die Griechen da in der. Es ist eine Frechheit. Ganz ehrlich, hätte ich mir die Elfenbeinküste gewünscht. Ja, oder eigentlich jedes andere Land. Ja, Griechenland spielt halt so einen scheiß Fußball, also das ist wirklich unerträglich. Und dann den scheiß Mitroglou da vorne noch drin. Ja, und Gekas, wenn es mal nicht so läuft. Wir lachen. Noch lachen wir. Warte bis aufs Finale. Scheiße. And here are the teams from Greek and... In Nigeria! Alter Schwede. Nee, was tippst denn du? Costa Rica. Du hoffst Costa Rica, aber du tippst Griechenland. Ich bete an den kostarikanischen Trainer. Also das kann nicht sein, dass da so ein Mitroglou oder so ein Samaras oder so ein Gekas da, also ist der Mitroglou nicht mit Fulham sogar auch nur abgestiegen, sang- und klanglos? Aber mit der Aha. Was? Mit der Aha von Fulham. Der spielt ja bei der Altherrenmannschaft, oder? Ach so, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Kriegt er noch einen Spielerpass überhaupt? Also, wie man mit so einer Kacke. Obwohl, ey, den Sokrates, der ist schon ganz geil, ja. Oder? Aber man muss dazu sagen, wenn alles normal läuft, hat die Niederlande ein relativ leichtes Programm bis ins Halbfinale. Treffen jetzt auf Mexiko, da gibt es mit Sicherheit schwerere Gegner, obwohl Mexiko die Niederlande besiegen wird, ganz klar. Und danach treffen sie auf den Sieger Costa Rica gegen Griechenland. Alter, ja echt? Und dann stehen sie im Halbfinale und da treffen sie dann auf Argentinien, Schweiz, USA oder wahrscheinlich Belgien. Wenn sie soweit kommen. Wenn sie soweit kommen, gehe ich aber von außen. Sieht schon interessant aus, diese Konstellation. Das ist schon. Also ich bin ganz klar für Costa Rica. Aber ohne Frage. Ich hoffe. So, Chris, dann Frankreich. Ja, dann. Nigeria, unser Gegner, wird da ermittelt fürs Viertelfinale. Ja. Und ich habe ja schon angedeutet, dass ich mit den Franzosen, also ich war von den ersten zwei Spielen beeindruckt und dann habe ich mir mal so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht und habe festgestellt, dass die Franzosen da wirklich von einer, also gegen Honduras 3-0 zu gewinnen, ist jetzt nun wirklich nicht unbedingt ein Kunststück. Ja, Honduras ist einfach eine extrem schwache Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Einzige südamerikanische Mannschaft, die ausgeschieden ist, ne? Ja, und auch wirklich abgelost hat, muss man dazu sagen. Und gegen die Schweiz war das so eine Verstrickung unglücklicher Umstände, glaube ich. Einfach dieses schnelle, dieser Doppelschlag, dieses 2-0. Dann haben sie ja noch den Elfer gekriegt. Warte mal, wie war denn das jetzt nochmal? Haben sie den Elfer gekriegt? Der Elfer war das 3-0, oder? Keine Ahnung. War das nicht so? Das müsste ich nochmal nachgucken. Guck das Spiel nochmal schnell. Ja, ich guck mal kurz, ob ich es irgendwo auf erste Bundesliga war, das war. Ja, und jetzt gegen Ecuador kann man mit Sicherheit sagen, ja, da haben sie sich irgendwie nicht hundertprozentig mehr reingehangen. Aber das glaube ich dann auch wieder richtig nicht. Ich glaube, dass die Franzosen ein bisschen überbewertet werden nach dieser Vorrunde. Ich bin der Meinung, dass Frankreich für Deutschland, sollten beide Mannschaften ins Viertelfinale kommen, ein machbarer Gegner ist. Wirklich. Ich mache mir da wenig. Also ich hätte jetzt mehr Sorgen, wenn wir gegen Kolumbien oder gegen Uruguay oder gegen Chilenien spielen müssten. Machst du dir mehr Gedanken? Da würde ich mir mehr Sorgen machen als wie gegen Frankreich. Und es war bei dieser Schweiz-Geschichte was so, dass Giroud das 1-0 macht, dann direkt Matuidi, dieses 2-0 macht und in der 41. dann der Zwerg Valbuena. Ja. Wie hat denn der das Tor geschossen? Was war denn das für eine Situation? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das war aber dann wahrscheinlich aus dem Spiel raus. Also der schießt ja keine Elfer, weil die schießt ja normal Benzema. Ja, es lief für die Schweiz nicht ganz so gut. Ich bin gespannt. Jetzt gegen Nigeria werden sie, denke ich mal, das Ding gewinnen. Ja, Nigeria hat aber allerdings stark gespielt gegen Argentinien, muss man dazu sagen. Das war ein gutes Spiel. Bosnien 1-0 besiegt, das musste auch erstmal hinbekommen. Also das ist keine zu unterschätzende Mannschaft, aber sollte für Frankreich kein Problem sein. Und dann gehe ich fest davon aus, dass Deutschland auf Frankreich treffen wird im Viertelfinale. Ich gehe da auch stark von aus und ich sehe es nicht so, dass die Franzosen der Underdog dann gegen Deutschland sind. Ich gehe da einfach von einer Begegnung auf Augenhöhe aus. Also, da lasse ich mich drauf ein. Ich war auch stark überrascht, dass Didier Deschamps so viel gewechselt hat in der letzten Partie der Gruppenphase. Hat ja vielen in der Verteidigung gewechselt, ne? Wirkte auch alles nicht mehr so sattelfest, dieser Sacco. Den fand ich nicht so geil, aber ansonsten die Offensive, den Koscielny, den musst du halt spielen lassen, ne? Von Arsenal, der Kollege von Merte. Der hat aber nicht die Dingspartien, also die ersten zwei Partien bestritten. Nee? Nee. Ach was? Innenverteidigung hat der Varane. Der Varane von Real Madrid, ja, okay. Und Sacco gespielt in der Innenverteidigung. Hm? Und außen Evra und links, wie heißt der? Ja, Sanja mit den Tortellinis auf dem Kopf. Nee, Debuchy, oder wie wird der ausgesprochen? Debuchy? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich dachte Sanja rechts und links Evra. Links Evra und auf rechts D-E-B-U-C-H-Y wird er geschrieben. Debuchy, genau. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Spielt auch in England. Okay, aber dann, also das Spiel, was ich gestern von denen gesehen habe, oder vorgestern. Koscielny wurde eingewechselt in der 66. Minute. Ach, guck mal an. Da bin ich überrascht. Finde ich eigentlich ganz gut, den Typen. Ich finde den neben Merte auch immer ganz sattelfest bei Arsenal. Auch Sanja finde ich recht stark, auch von Arsenal. Da bin ich echt ein bisschen überrascht, aber gut. Da haben sie natürlich noch Pogba, das ist natürlich auch eine Granate. Das stimmt, ja, wenn du es so siehst, ja, oh, okay, ich lasse mich drauf ein, Augenhöhe. Ja, du hast Giroud da immer noch als Backup, als Neuner. Wenn es mal schlecht läuft, knallst du den da vorne rein, Giroud die alte Kante. Giroud spielt von Anfang an. Giroud spielt von Anfang an? Ja. Und wo spielt dann Benzema? Der spielt, also die spielen ja vorne mit einer Dreierkette, kann man so sagen, ja. Also Giroud in der Mitte, laut dieser taktischen Aufstellung hier, die ich jetzt gerade vor mir habe. Ja. Benzema auf links und Valbuena auf rechts. Also Valbuena spielt auf jeden Fall auf rechts. Und Giroud ist ja eher so ein bisschen hängend, oder Benzema ist eher so ein bisschen hängend hinter Giroud. Giroud ist eine klare Neun. Ja, dann wechseln die das immer hin und her. Vielleicht. Kann das sein, ja. Also auf jeden Fall hat Benzema jetzt nicht links außen gespielt. Also das war nicht der Fall. Das sah eher so aus, als ob die mit zwei Stürmern spielen und der Valbuena halt über rechts kommt. So. Und dann zentral dahinter Pogba links. Pogba wurde auch nur eingewechselt. Caballé hat krass, zentral gespielt. Und Sissoko und Matuidi. Mhm. Das war die Aufstellung gegen die Schweiz. Nominell finde ich, ist das eine affengeile Mannschaft. Ja, wenn man die Spieler jetzt so einzeln natürlich gesehen hat bei dieser WM, gibt es wenig dagegen zu argumentieren, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, dass Deutschland die Franzosen besiegen wird. Oder sagen wir es mal so, lass uns mal jetzt das Achtelfinale abwarten. Ja. Gegen Nigeria. Es ist halt, das wird halt das Problem werden. Sowohl Deutschland als auch Frankreich werden keinen besonders schweren Gegner im Achtelfinale bekommen. Ich gehe einfach davon aus, dass beide diese Spiele gewinnen. Also auch wenn sie sich vielleicht schwer tun, aber die Gegner sind nicht aussagekräftig genug, aus meiner Sicht. Ja, aber ja, ich würde mich arschig auf eine Partie Deutschland gegen Frankreich freuen, weil ich die Mannschaft einfach geil finde. Beide natürlich, Deutschland favorisiert, aber Frankreich finde ich auch super cool. Und dann im Halbfinale, egal, Frankreich oder Deutschland gegen Brasilien, wäre natürlich auch toll. Ja, absolut. Der andere Weg ist mir ein bisschen das wirkt alles auf, wirkt alles so, als ob wir da Argentinien, Niederlande im Halbfinale sehen. Ja. Und Deutschland, Brasilien würde ich auf das andere Halbfinale tippen. Beides absolute heiße Kisten. Und Argentinien, Brasilien wäre natürlich auch eine Art cooles Finale, wa? Ja. Hei. Niederlande, Deutschland um Platz 3. Ach, was willst du mehr? was kann man großartig noch zu Nigeria sagen? Nix, ne? Nee, die sind halt irgendwie in dieses Achtelfinale gekommen, so richtig weiß keiner warum, aber sie sind halt dabei, gefühlt sollte da der Iran stehen, der mich wirklich überzeugt hat, vor allem im Spiel gegen Argentinien, das hätten sie gewinnen müssen. Mein Gott, haben die stark gespielt. Und der Torwart war eine Granate da hinten drinne. Ja. Also das war wirklich äußerst unglücklich für Iran, für den Iran, dass sie das Spiel verloren haben. Und da haben sie mich vom Hocker gerissen. Also das war ein großartiges Spiel. Also auch Dejaga, der hervorragend gespielt hat. War ja heute das große Gerücht, dass Dejaga zu 96 wechselt. Ja, ich habe es gelesen. Aber hat Dufner heute auf dieser glamourösen Pressekonferenz gesagt, ist so teuer, Jungs. Ah, was weiß der schon. Hashtag Knaller? Genau. Hashtag noch zwei Knaller? Es wäre das einer für euch? Nee. Ja, natürlich, aus Stuttgarter Sicht schon, aber die interessieren mich nicht, die Vögel. Ja, also Nigeria kann man nichts dazu sagen. Argentinien, Schweiz, Chris. Oh, ich bin ein bisschen, da bin ich natürlich als Fußball-Sommelier, der ich ja nun bin, bin ich da aber ganz klar für Argentinien. Ich bin ja ein bisschen ein Schweiz-Hasser, weil die Diego Benaglio im Tor haben. Ist im Grunde genommen die größte Hassfigur für mich aus der Bundesliga. Und so einen heel-geturnten Serdar Shaqiri, den ich ja auch nicht mehr so ganz gerne mag. Also diese Mannschaft, der wünsche ich ein Weiterkommen nicht. Wohingegen Argentinien, ich ganz klar sagen muss, geile Mannschaft, nominell die Offensive, ja leck mich doch am Arsch. Und da kommen die Argentinier weiter. Die sind da einfach zu abgewichst. Die Schweizer gehören gefühlt nicht ins Viertelfinale. Also da müssen die Argentinier was machen und müssen da einfach durchmarschieren. Finde ich auch aber schade. Aber gute Partie. Ja, jetzt. Das stimmt. Aber ich finde es schade, dass Ecuador sich nicht durchsetzen konnte in der Gruppe. Die haben nämlich auch ein tolles, das war auch ein sehr mitreißendes Spiel gegen Honduras. Und ja, dann haben sie natürlich gegen Frankreich das Ding nicht gewinnen können. War ein bisschen schade. Und jetzt dann im Achtelfinale gegen Argentinien. Ja, ich bin gespannt, ob sich Argentinien steigern kann, weil sie sollten sich schon noch ein bisschen steigern. Also das, was sie bis jetzt gezeigt haben, war mit Sicherheit nicht gerade angsteinflößend. Wenn überhaupt, ist Messi angsteinflößend, aber das ist nichts Neues. Und es wird interessant sein, wie die Schweiz versucht, dieses Messi-Problem in den Griff zu bekommen. Wer da sozusagen groß Reine machen wird. Also die Frage ist eigentlich nur, weil war das privat das Gespräch, dass wir gesagt haben, einen Weltstar wie Lionel Messi kannst du 90 Minuten nicht ausschalten. Von Frankreich hier Benzema gesprochen, dass wenn du im Viertelfinale Benzema nicht ausschaltest, der trifft halt bei jeder Chance. Das ist nicht so, dass er mal eine Chance hat, sondern der trifft halt relativ regelmäßig und braucht dafür nicht viele Chancen. Die Frage ist natürlich nur, kannst du Lionel Messi ausschalten, 90 Minuten, und ist dann die Schlussfolgerung daraus, dass Argentiniens Offensivspiel damit tot ist? Wenn was ja eigentlich Schweiz paradox bist, ist. Kannst du es mit Sicherheit nicht. Ja, das stimmt. Also wenn du da den Sendoras hinten rumstolpern gesehen hast in seinen Spielen, also da muss er mir Angst und Bange werden um die Schweiz. Aber das Ding ist halt wirklich, Argentinien hat nicht überzeugt in der Gruppenphase. Obwohl sie, haben die alles gewonnen? Ja, obwohl sie jedes Spiel gewonnen haben, aber gegen den Iran mit Glück, gegen Nigeria war es... Ach und Krach. Naja, man muss dazu sagen, da haben sie zwar ein bisschen besser gespielt, aber immer gleich wieder die Gegentore bekommen. 2 oder was war das? Ja, 2-3 haben sie gewonnen, oder 3-2 haben sie gewonnen. Aber es war ja so, die schießen das 1-0, kriegen sofort das 1-1. Dann kurz vor der Halbzeit das 1-0, kurz nach der Halbzeit das 2-1, kurz nach der Halbzeit das 2-2. Und dann schießen sie halt noch dieses 3-2. Gegen Bosnien-Herzegowina haben sie sich schwer getan, gegen den Iran haben sie sich äußerst schwer getan. Und das lässt natürlich dann schon noch so ein paar Spekulationen übrig, dass die Schweiz hier vielleicht den Upset schaffen könnte. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Ja. Und vor allen Dingen wäre das der Wahnsinn für Belgien, weil die wahrscheinlich auf die USA treffen werden und dann auf den Sieger Argentinien gegen Schweiz im Viertelfinale. Ich muss aber sagen, dieses Duo Drimmitsch-Shaqiri, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen und da bin ich mal gespannt, was die dann gegen die Argentinier ausrichten können. Also dieser Move, Drimmitsch jetzt von Anfang an zu bringen von Hitzfeld, das habe ich ja sowieso nicht verstanden, warum man das nicht schon gemacht hat, schon viel eher gemacht hat. Der kam ja in der ersten Partie, glaube ich, nur rein. Oder ich glaube auch nur in der zweiten. Aber ich finde den Memedi auch gut da vorne, den von Freiburg. Und also das ist schon nicht schlecht, aber natürlich gegen diese Urgewalt, diese nominelle Urgewalt der Argentinier. Komm, die Argentinier müssen durch. Alleine schon wegen dem Big-Time-Feeling dann im Viertelfinale. Ja. Also da bin ich gespannt drauf. Ja, Big Time. Mal abwarten. Also ich finde, Schweiz ist kein Big Time Feeling. Belgien profitiert jetzt hier schon so ein bisschen von ihrer schon schwächeren Gruppe. Jetzt mit den USA haben sie auch einen Gegner, der gut machbar ist. Du hast sie ja immer als Geheimfavorit genannt. Und wenn die im Viertelfinale stehen, haben sie im Endeffekt noch nicht einen schweren Gegner besiegen müssen. Mhm. Also könnten sie tatsächlich ins Viertelfinale kommen und alle würden sagen, ja, siehste, wir haben doch gesagt, die spielen eine gute. So, aber da hätte wahrscheinlich irgendwie selbst Hansa Rostock irgendwie das Viertelfinale erreicht mit diesen Gegnern. Also, hier ist mein Tipp ganz klar fürs letzte Achtelfinale, dass Belgien die USA besiegt und dann auf Argentinien trifft. Denke ich. Ja, das glaube ich auch. Und dann werden, glaube ich, die Grenzen aufgezeigt in Belgien. Das Geile ist, wenn die Viertelfinale wirklich so zustande kommen, wie wir uns das vorstellen, das sind nur Wahnsinnsspiele. Frankreich, Deutschland, Brasilien gegen Kolumbien. Ja. Niederlande gegen Griechenland. Ich glaube, das kommt nicht im Free TV. Nee, das kommt nur bei Facebook, das Spiel. Ja, Facebook Freelance sind das. Argentinien gegen Belgien ist auch hochinteressant. Also, wenn ich ehrlich bin, sind eigentlich nur diese beiden Spiele, Frankreich, Deutschland und Kolumbien gegen Brasilien. Das sind die zwei Viertelfinalspiele, die ich mir wünsche. Wenn ich einen Wunsch frei habe, dann sind es die beiden. Und Niederlande kann von mir aus irgendwie so ein Freilos kriegen, direkt ins Halbfinale. Costa Rica und Griechenland, das werden beide ausgezählt, hoffe ich. Und Argentinien trifft dann im anderen Viertelfinale auf Belgien. Ja. Vielleicht, weil die Weiber geiler aussehen, könnte ich mir auch mit den USA ein Viertelfinale gut vorstellen. Geilste Weiber hatten bei dieser WM die Australier. Ja, klar, aber jetzt müssen wir halt mit dem leben, was wir haben. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die südamerikanischen Mädels, die sehen schon alle ziemlich geil aus. Ja, das stimmt. Selbst die alten Frauen, da war so eine 90-Jährige, die fand ich auch ein bisschen geil. das war vielleicht auch woanders, wo ich das gesehen habe. Ja, Chris. Ricky, schön war es gewesen. Absolut. Am Montag dann Deutschland gegen Algerien oder gegen Russland. Russland, genau. 22 Uhr. Gegen die Krim. Deutschland gegen die Krim am Montag um 22 Uhr. Finde ich übrigens gut, dass Deutschland ein 22 Uhr Spiel hat. Diese 13 Uhr Spiele sind die Schlauchen, glaube ich. Ja, das war ja auch die Frage. Wenn du Gruppenzweiter geworden wären, tätest. Hast du auch um 22 Uhr gespielt? Nee. Doch. Die spielen nämlich einen Tag später. Ja, aber Moment, warte doch einfach erstmal ab. Dann jetzt spielen sie ja in einer Stadt, da ist nicht so krasses Wetter. Aber wären sie Zweiter geworden, hätten sie in einer Stadt gespielt, wo richtig krasses Wetter ist. Salvador ist da, wo der Zweite spielt. Und in Porto Alegre ist, wo der Erste. Genau, Gruppe da ist spielt. Wohl relativ, da ist ja wirklich Winter. Da sind so 20 Grad oder so. Echt? Da müsste man fast schon mal irgendwie eine Decke mitnehmen. Oder so. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, also ich bin, diese 13 Uhr Spiele, die sind für mich ist nur äußerst schwer vorstellbar, dass du die konditionell, sag ich mal, unbeschadet überstehst. Also ich glaube, wobei, wenn jetzt noch gegen auch eine europäische Mannschaft, denn es ist ja, wie ich es gesagt habe, die südamerikanischen Mannschaften haben einfach den Vorteil, bei diesem Wetter zu spielen. Die haben alle, also diesen Aspekt, der wurde von allen unterschätzt. Wir haben, habe ganz am Anfang hier unserer 4-Ecken-2-11er WM-Geschichte mal gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Südamerikaner auf kurz oder lang oder über kurz oder lang einen Vorteil haben könnten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so gravierend ist, dass sich die europäischen Mannschaften so schwer tun. Aber insgesamt finde ich das so geil. Das jetzt gerade? Da hat ja auch der... Mit draußen hat sich, glaube ich, aus dem Fenster gestürzt. Da war bei SSN, gab es da auch wieder so Interviews mit so zwei ganz Schlauen, die gesagt haben, ja, die spielen doch alle in Europa. Das ist doch genauso ein Problem für die wie für die europäischen Spieler. Also was Geisteskrankes habe ich ja noch nie gehört. Meinst du, wenn da so ein Hulk, der in fucking Russland spielt, wenn der hört, alter Mensch, in 14 Tagen geht's endlich los, da kann ich in Brasilien Fußball spielen, da geht denn doch der Arsch auf. Und dann denken sie sich, oh, jetzt auch noch in die Hitze. Also sowas wirklich... Hirnverbrannt, das habe ich noch nie im Leben gehört. Also und da muss man natürlich noch dazu sagen, dass habe ich vergessen. Naja, kannst du vielleicht noch als Bonus-Footage nachschneiden. Genau, das zum Ausschneiden gibt es dann auf 4-Ecken-2-Elfer.de. Genau. Worüber haben wir denn davor geredet? Übers Wetter. Ja, darüber, wird gut. Ich ziehe mir kurze Hosen an. Na Gott sei Dank, haben wir das auch noch geklärt. Ricky? Ja. Also es war wirklich schön mit Ihnen. War schön und geht dann auch weiter in ein paar Tagen. Montag wahrscheinlich. Montag schon. Montagnacht geht's weiter. Montag 23.30 Uhr. Außer es gibt Verlängerung. Dann später. Uhrzeit, liebe Leute, wird natürlich dann bei Twitter und bei Facebook noch früh genug announced. Wir müssen dann mal gucken, wenn es Verlängerung gibt, die es aber selbstverständlich nicht geben wird, denn die Deutschen werden sich gegen die Russen höchstwahrscheinlich. Oder Algerien, wer was? Ja, Algerien. Ja, entweder Algerien, Russland oder, ich weiß gar nicht, Südkorea hat keine Chance mehr, oder? Nee, doch, die haben ja unentschieden gespielt gegen Russland. War noch eine Chance? Ja, aber nach dem 2-4 gegen Algerien, ach, keine Ahnung, irgendwie so ein falscher Club wird schon. Also, wann wir dann senden, das werdet ihr bei Facebook und bei Twitter rechtzeitig mitbekommen. Natürlich werden wir wieder live senden, Montagnacht, natürlich eine etwas schwierigere Uhrzeit, aber wir sind Vollprofis. Ricky, wir beide sind ja vor allen Dingen Medienprofis, wie wir festgestellt haben. Ja. Und ansonsten war es das von mir. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe hupen. Tschüss. Ach so, scheiße, jetzt habe ich vergessen, die Tonkacke hier hochzuziehen. Ist das noch auf der Aufnahme jetzt mit drauf? Was denn? Ja, okay, warte, tschüss. Juan fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra! Scheiße, da habe ich jetzt völlig vergessen, die Tonspur hier zum Schluss hochzuziehen. Und ich warte die ganze Zeit, bis die Kackmusik da hinten losgeht. Und denke mir so, warum höre ich die denn nicht? Habe ich da irgendwas in den Ohren? Letzten Endes war meine Frage. Ach, in den Ohren? Ich konnte es aber klären. Ich habe nichts in den Ohren.